Moin Moin und hallo zu Vier Ecken, zwei Elfer. Ich bin Jörg von Torra und führe Sie heute durch den Abend. Das mache ich aber natürlich niemals alleine, denn heute sind zwei Leute bei mir an der Seitenlinie. Zum einen natürlich der beste Mensch der Welt, Tobi. Richtig, also das mit Tobi. Oh, du bist aber wirklich wieder charmant. Du stellst deinen Scheffel unter den Sendemast. Und wir haben den ersten Special Guest in der dreiwöchigen Geschichte von Vier Ecken, zwei Elfer, den Patrick Stork. Moin, moin. Das bin ich. Moin, moin, ihr beiden. Oder wie ihn manche auch nennen, Peter. Richtig, ja. Das bin ich auch. Das sind also auch dieselben. Patrick Peter Stork. Patrick Peter Stork, das sind auch dieselben Vollidioten, die denken, dass wir Satelliten mieten. In Wirklichkeit sind es nämlich zwei. Eben, das seid ihr doof, ey, seid echt so doof. Wie soll man denn bitte schon mit einem Satelliten alles abdecken an Anfragen, die wir haben mit Downloads und so? Mit Streaming und alles, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Wir reden aber heute nicht über Satellitenmieten, sondern über Fußball. Wäre aber auch mal eine Idee, oder? Der Satellitenpodcast, den macht, glaube ich, der Hirsemann schon. Oder? Vertue ich mich da? Ja, bestimmt. Wir wollten bestimmt. Da nicht mehr über diese Leute reden, über diese dummen Leute. Ach, hör auf! Über den Hirsemann lassen wir nichts kommen. Nee, stimmt. Gar nichts. Dummen Leute, die lassen wir in Ruhe. Oh, war das ein Wochenende, oder? Die halbe Bundesliga ist ja in der Krise. Die ganzen Traditionsclubs, Hamburg, Hoffenheim, wie sie alle heißen, die ganzen Traditionsclubs, sind in der Krise und wie habt ihr euer Wochenende überlebt oder verlebt, Tobi? Ich glaube, bei dir war es ja ein bisschen spektakulärer als bei uns beiden, bei mir und beim Peter. Naja, ich hatte eigentlich nur, ja. Dann kommen wir später zu deinem Highlight. Zu meinem Highlight? Ja. Das war deine Pfeife der Woche, ne? Meine Pfeife der Woche. Weiße Porsche-Fahrer, sage ich dazu noch. Ah, du warst im Stadion. Du warst richtig. Im Stadion. Ich hab mich getraut. Ja, du hast den amtierenden deutschen Meister gesehen, Nürnberg. Richtig, richtig. Ja. Wie sie den alten deutschen Meister in die Knie gedrückt haben, gezwungen, niedergespielt, platt gemacht. Mhm. Und trotzdem hat es nur zu einem 1-1 gereicht. Ja, ein glückliches 1-1 aus Sicht von Borussia Dortmund, muss man sagen. Und Patrick, du hast vorm Fernseher geguckt, ne? Richtig, also ich habe mehr Fußball geguckt als in meinem ganzen Leben davor. Lag natürlich daran, dass ich mich auf diese Sendung äußerst vorbereiten wollte. Mhm. Und muss sagen, ich habe mir jedes Spiel einzeln angeguckt. Jetzt quasi 90 Minuten durch. Nein. Natürlich. Und ich bin bereit. Und ich muss sagen, also viele Vereine, die mir sehr gefallen haben und viele, die verloren haben. Mhm. Ja, ich habe auch vom Fernseher geguckt. Habe auch so viel Fußball wie lange nicht mehr geguckt. Ich war am Wochenende, das muss ich euch mal kurz erzählen, auf einer Pharaonenausstellung. Aha. Und dieselben Resonanzen kamen auch heute auf der Arbeit, als ich das erzählt habe. Nämlich gar keine. Und ich glaube, dabei belassen wir es jetzt auch. Leute, ja. Es war aber nicht nur Fußball in der letzten Woche, aktiver Fußball-Thema, sondern auch die Champions League und Europa League-Auslosung. Womit wollen wir anfangen? Champions League oder Europa League? Das Beste kommt zum Schluss, oder? Heißt es auch immer. Dann fangen wir mit der Champions League an. Hau mal die Champions League raus, weil Europa League ist so viel besser. Ich glaube, ne? Also Gruppe A, ganz klarer Favorit mit deutscher Beteiligung, ist ja da Levski Sofia, oder? Nicht, meint er. Nee. War nicht schon mal in der Champions League? Ich weiß es nicht. Hab noch nie gehört. Levski Sofia, die haben noch nie gehört. Die haben mal Anfang der 90er, ich glaube, gegen Werder Bremen gespielt. 06 und 07, glaube ich. Damals gab es noch solche Ergebnisse. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das Levski Sofia. Und sie haben, glaube ich, mal Frankfurt rausgeschmissen. Okay. Vielen Dank, Lexikon. Also in der Gruppe A ist Barcelona, Chelsea, Werder und Sofia. Das wird hart für Werder, möchte ich fast sagen, ne? Schorki? Du als spanischer Korrespondent, was sagst du denn zu Barcelona? Klarer Favorit, oder? Es sind natürlich ganz klare Favoriten, die auf Spanien, die Katalanen, aber also genau in Gruppe A. Warst du mal in Camp Nou? Nein, aber ich durfte tatsächlich. Aber der Tobi war drin. Nee, ich war im Bernabeu-Stadion. Ach so, Entschuldigung. Schon mal drinne. Das wollte ich gerade zu Ende erzählen. Also da war ich auch mal drin gewesen. Also Schulausflug war das. Wie wirklich? Echt? Schön. Echt? Also da sind wir nicht zu einem Spiel von Real Madrid gefahren, sondern zu dem guten Real Madrid Castilla, was bekanntlich die zweite Mannschaft von Real Madrid ist. Wo ja Leverkusen jetzt den Abwehrspieler für 5 Millionen geholt hat, ne? Den Cavallejo. Carvalho. Carvalho. Oder? Vertue ich mich da. War doch von der zweiten Mannschaft, ne? Calle Vallejo, das könnte sein. Also, ja, wie spricht man den aus? Es könnte Calle Vallejo sein, ne? Was heißt das? Das heißt so viel wie alte Straße. Oh, der Stork ist so intelligent. Da bin ich so froh, dass wir dich heute in der Sendung haben. Nee, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Barcelona da durchmarschieren wird, ne? Obwohl Chelsea in der Liga gerade ganz klar auf Platz 1 ist mit meinem Lieblingsspieler Marco Marin. Sag mir nochmal bitte schön die Gruppe. Ah, Barcelona, Chelsea, Werder Bremen und Levski Sofia. So, und jetzt sag die Namen nochmal. FC Barcelona, Chelsea, Bremen, Levski Sofia. Jetzt sag sie nochmal. Und sag mir, was da nicht stimmt. Eigenen Sendung. Sag mir, was da nicht stimmt, Chris. Also das kann doch gar nicht sein. Chelsea in der Champions League, das geht doch gar nicht. Chelsea in der Champions League, Chris. Überleg mal. Geht doch gar nicht. Ja, sie haben ja den... Wollt ihr aufs Maul oder was? Jetzt lese sie nochmal vor. Bitte noch einmal, ganz langsam, und sag mir, welche Mannschaft dieses Jahr definitiv von den vier nicht in der Champions League spielt. Inter Mailand ist in Gruppe B, FC Bayern München, Spartak Moskau. Und ich glaube, warum da Inter Mailand als Gruppenkopf gesetzt ist, das ist mir ein Rätsel, denn der FC Bayern München wird ganz klar die Champions League holen. Was sagt ihr? Sag die Namen nochmal von Gruppe A. Chris, bitte. FC Barcelona. Richtig, die spielen in der Champions League. Die spielen in der Champions League. Nächste Mannschaft. Chelsea London. Spielt auch in der Champions League, oder? Das sehe ich jetzt erst. Was ist denn das für ein Fake? Wo habt ihr denn die Liste her? Sag's nochmal. Wer ist es? Sag's doch nochmal. Bleib dabei. Von mir aus ist Werder Bremen jetzt in der Champions League. Es wird wahrscheinlich... Was nämlich alle noch nicht wissen, sondern nur wir. Das ist ganz heiß, nachträglich. Hat sich nämlich Werder Bremen qualifiziert. Ja, das ist ja ein schöner Einstieg in die Sendung. Jetzt suche ich mir mal schnell eine neue Liste, weil ihr einfach... Such doch mal... Sag doch mal bitte schön, wer in Gruppe G ist auf deinem Blatt. Ich habe die schon gelöscht, weil ich da, glaube ich, auch irgendwas vom HSV oder sowas gesehen habe. Genau. Wie kann das passieren? Was ist das für eine Liste? Ist das eine Traumliste? Also von so einem Fantasy-Fußball-Club oder so, das kann schon sein. Dieses blöde Internet, gell? Chris, da muss ich sagen, ich habe dir leider, also da bin ich schuld. Also muss man sagen, also ich habe leider die Liste von vor, ich glaube, 30 Jahren ausgegeben. Patrick spielt vor 30 Jahren, ja. Spiel Zockotronik, Patrick. Und ich wollte ein bisschen was... Nur für den Chris. Janus von dir. Ich möchte Janus sein, einmal, wenigstens in meinem Leben. Also einmal wollte ich... Ist das jetzt hier eine aktuelle oder wollen wir jetzt History-Ausgabe machen? Wenn Porto bei dir als erster drin ist, dann ist das die aktuelle Liste. Ja, gut. So, können wir gleich auch bei Porto bleiben, ne? Ist ja... Bleiben wir bei Porto. Porto, ja. Kiew, PSG, Zagreb. Leute, was ist mit PSG los? Was ist da los, frage ich euch. Was ist da los? Man weiß es nicht. Also, ist das neue City oder was? Nee, noch schlimmer, ne? Naja, ich meine, es ist ja irgendwie auch ein bisschen verständlich, würde ich mal sagen. Ich meine, es war irgendwann eine Frage der Zeit, bis sie das auch mal nicht nur in England oder so machen, sondern dass es auch bei einem Traditionsverein wie Paris Saint-Germain passieren könnte. Zumal Paris, ich meine, es ist Paris. Jeder in Europa kennt Paris Saint-Germain. Aber keiner will in die Ligue 1. Ja, aber das ist ja egal. Sie wollen ja im Endeffekt, ich glaube nicht, dass sie diese ganzen Verpflichtungen, die sie da jetzt tätigen mit Ibrahimovic und Co., machen, damit sie in Paris groß auftreten in der nationalen Liga, sondern, glaube ich, eher international, also da was reisen. Weil sie haben einfach international noch gar nichts gerissen. Und ich glaube, dass sie auch... Die sind ja nicht mal Meister geworden. Die sind ja, glaube ich, nur Zweiter hinter Montpellier geworden. Ja, richtig, genau. Also das war, ich finde das keine große Überraschung, dass man das bei einer Mannschaft wie Paris macht. Ich meine, sie machen es im ganzen Osten von Europa mit den ganzen russischen Vereinen, warum nicht auch mit Paris? zumal es dadurch mit Sicherheit leichter ist, jedes Jahr in die Champions League zu kommen und dann gesichert da vertreten zu sein. Naja, eben. Und Ibrahimovic hat ja jetzt auch erst wieder getroffen, ne, am Wochenende. Bitte? Ich schaue das nicht an. Du schaust, ich auch nicht. Ich meine, das kriegt man ja bei Sky auch nicht rein. Wie die spanische Liga. Warum kriegt man eigentlich die spanische Liga bei Sky nicht mehr rein? Ist unglaublich schade, ne? Ja, also das finanzielle Gründe oder was? Weiß ich nicht. Also ich vermute natürlich, dass es daran liegt, dass hier solche Sachen wie jetzt Laola 1 und diese ganzen anderen Internetanbieter, sag ich mal, natürlich ordentlich Knete machen, dadurch, dass sie jetzt exklusiv die spanische Liga übertragen, ne? Aber es ist ja ganz klar auch die zweitstärkste Liga der Europa, sag ich mal, ne? Hinter England. Naja, klar. Also müsste eigentlich übertragen werden. Also vom rein theoretischen her müsste hier England und Spanien auf Sky übertragen werden, irgendwie als Exklusivsender oder so. Ja, das verstehe ich. Also muss irgendwie finanzielle Gründe haben. Ich meine, sonst hatten sie ja mal die Liga, ne? Das weiß ich gar nicht. Also habe ja. Nee, sonst hatten sie mal. Also da wird ja wohl ganz klar PSG weiterkommen, oder? Mit Sicherheit sind sie Favoriten. Porto. Ist der Hulk jetzt noch geblieben bei Porto? Ist Hulk? Ja, ich glaube schon. Ich glaube geblieben, ne? Ja, der dürfte noch sein. Ja, dann können wir da festhalten, dass Paris weiterkommt und Porto, ne? Man muss ja sagen, das wäre ja die Gruppe gewesen, wo eigentlich Gladbach reingekommen wäre. Wo eigentlich Gladbach reingekommen wäre, ja. Die werden, glaube ich, mit 0 Punkte und mit 0 Tore weggegangen, oder? Ja gut, Zagreb kann man, glaube ich, packen. Seid euch da sicher? Nur weil Kiew gegen Mönchengladbach gewonnen hat, ich glaube nicht, dass Kiew und Gladbach auf einem Level sind, wenn es um die, wie nennt man das, die Wertung, die 5-Jahres-Wertung von den Vereinen ist. Versteht ihr, wie ich das meine? Ja, aber es geht jetzt darum, wie sie sich in der Gruppe geschlagen hätten. Nein, aber ich glaube nicht, dass Gladbach, ich meine, Dynamo Kiew war in welchem Topf? Ich glaube, sie waren in Topf 3. Naja, okay, dass sie dann in Top 4 gelandet wären oder was? Gladbach wäre in Top 4 gelandet und wäre dann eventuell anstelle von Zagreb in der Gruppe. Also, dann wäre jetzt bei Dortmund ein anderer Top gekommen, ne? Vielleicht wäre Dortmund dann in Top 3 gekommen. Vielleicht war es bei denen so spitz auf Knopf und aufgrund dessen, weil dann Kiew gegen Gladbach weitergekommen ist, ist dann Kiew in Top 3 und Dortmund in Top 4 gerutscht. Also man kann nicht sagen, dass jetzt Gladbach in der Gruppe spielen würde, wären sie gegen Kiew weitergekommen. Das wäre dann wäre eine ganz andere Auflistung von den 32 Vereinen zustande gekommen und dann, ihr wisst, was ich meine, oder? Wir wissen, was du meinst. Aber am Ende des Jahres kann man auch sagen, dass das gut ist für Gladbach, dass sie nur in die Euroleague gekommen sind. Weil da können sie ja nun wirklich was reißen, oder? Also die Ausscheidungsphase, K.O.-Phase, die ist ja wohl drin, bin ich der Meinung. Durchaus. Obwohl es ja auch eine, ja, durchwachsene, nicht so schwere Gruppe, nicht so leichte Gruppe haben wir mit Fenerbahce Istanbul. Da kommen wir gleich zu. Da muss ich kurz den Jörg von Torra machen. Da kommen wir gleich zu. Alles klar. Kommen wir mal zur ersten deutschen Gruppe. Arsenal, Schalke, Olympiakos und der französische Meister Montpellier. Und da ist ja was zu holen. Es sind ja zwei Gegner von Dortmund letztes Jahr, ne? Genau, ja, Olympiakos und Arsenal, ne? Richtig. Poldi, wie man auch neudeutsch jetzt sagt. Oh, Poldi, also großartig, ne? Der kleine Lukas auf der Insel bereitet ein Tor vor und macht selber großartig. Ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, aber ich habe die beiden Tore gesehen, die er vorbereitet hat und gemacht hat. Also der blüht auf. Konnte sich ja gleichzeitig ein bisschen rächen an seinem Konkurrenten auf der anderen Seite, Nuri Sahin. Ich meine, ein paar haben vielleicht nur die Bilder von der letzten Saison im Kopf, wie es da einen kleinen Konflikt gab zwischen Sahin und... Vorletzte Saison, ne? Und vorletzte Saison. War das vorletzte Saison? Ja, letzte nicht. Letzte kann es ja nicht gewesen. Stimmt. Ja, vorletzte Saison. So späte Rache auch für ihn. Aber ich finde es gut, dass Sahin da jetzt nach Liverpool gegangen ist. Bei Real wäre er wahrscheinlich nicht glücklich geworden oder nicht glücklicher. Und auf die Insel, warum nicht? Und der hat ja auch bei Real keine Rolle gespielt, ne? Bitte? Der hat ja bei Real keine richtige Rolle mehr gespielt. Also nee, hat er überhaupt nicht. Und er hat aber auch jetzt auch für Liverpool sehr schlecht gespielt. Ja gut, aber erstes Spiel kann man auch mal jetzt irgendwie vergessen. Ja, du Klugscheißer, hast du recht. Ich weiß nicht, warum ich. Also hier ist Arsenal ganz klar am Platz 1 gesetzt, oder? Mit Santi Cazorla vorne im Sturm, mit Podolski. Das ist, glaube ich, schon nicht schlecht, ne? Müsste eigentlich auch. Aber Platz, ich würde nicht sagen, dass Schalke der Favorit ist in der Gruppe. Ich glaube, das ist alle drei Mannschaften, gerade Montpellier, ich meine, französischer Meister, wir haben es gerade von der französischen Liga gehabt, ist jetzt mit Sicherheit nicht so der Knüller, aber da muss man trotzdem auch erstmal Meister werden. Und man hat es ja letztes Jahr bei Dortmund gesehen, dass Olympiakos auch ein Hexenkessel ist, ne? Bei den alten Pleitegeiern da. Eben, also wenn sie was machen können, dann Stimmung im eigenen Stadion. Das ist ist keine leichte Gruppe für Schalke. Also, aber wenn sie normal ihr Potenzial ausschöpfen, dann müssten sie das packen. Also, jetzt ja auch noch mit Verstärkung, ne, mit Ibrahim Afellay, da geht doch was. Und hier mit Draxler, von dem ich auch sehr viel halte. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, Dritter ist da, glaube ich, egal in der Gruppe, oder? Ob Montpellier wird dann wahrscheinlich Dritter. Oh, machen wir mein Handy kurz lautlos, wenn es euch nicht stört. Montpellier wird da wahrscheinlich Dritter und dann in die Euroleague kommen. Wird dann natürlich ein harter Gegner für die Euroleague-Mannschaften, die, glaube ich, alle weiterkommen von Deutschland. Aber Gruppe C, AC Mailand, Zenit St. Petersburg, Anderlecht und Malaga, ne? Wo ja jetzt, glaube ich, der Scheich abgesprungen ist. Habt ihr das auch gehört? Ich habe nichts gehört. Nein? Nein, leider nicht. Aber wäre Malaga ist ja auch so ein Scheich-Club und mit Van Nistelrooy und Matthijssen ist Matthijssen natürlich, ne? Groß eingekauft, ist aber jetzt wieder weg. Hat sich gedacht, oh, langweilig jetzt, werden wir ja doch nicht Meister. Ist abgesprungen und ich glaube, da ist Milan auch der Favorit, obwohl sie aber auch eine komische Mannschaft haben. So mit Pato und mit Boateng haben sie gute Leute, aber da ist so der große Kracher nicht mehr dabei. Also Mailand ist für mich spielt für mich keine große Rolle auf den Titel mehr. Ja, es war ja nie einmal so die letzten Jahre. Du hattest sie aber immer durch Ibrahimovic und Co. auf dem Zettel. Ja, aber so jetzt die Ära AC Mailand ist, glaube ich, da vorbei. Da hat Inter schon den Rang abgelaufen. Ich meine, hin und wieder werden sie ja, glaube ich, trotzdem noch Meister. Milan, aber ja, irgendwann, ich weiß gar nicht, spielt Clarence Seedorf, spielt er noch bei denen? Nee, immer noch? Aber nicht. Mit 42 oder 52, wie alt ist der jetzt mittlerweile? Er ist jetzt 71. Spätestens seit Pirlo weg ist, keine Ahnung. Also für mich ist die Gruppe für den Arsch. Also was heißt für den Arsch? Da kann alles passieren. Das ist mal eine Aussage, Tobi. Dafür habe ich dich hier als Fachmann in die Sendung geholt. Für den Arsch ist, kann man glaube ich googeln, ist okay. Ist okay, kann man. Wenn man für den Arsch googelt, kommt Gruppe C bei raus. Gruppe D, Real Madrid, Man City, Ajax, Dortmund. Wird, glaube ich, eine leichte Todesgruppe. Man sagt ja die Todesgruppe, ne? Es ist die Gruppe der Meister. Es ist die Meistergruppe. Storki, was sagst du? Halla Madrid oder wie? Halla, das wäre ein bisschen indisch, aber ich sag mal Allah Madrid. Allah Madrid. Das ist für mich aber mehr anders. Nein, also es wird mit H geschrieben, aber es ist ja das H. Aber Allah, da habe ich immer Probleme, das auszusprechen. Da denke ich immer gleich, da kommt der Glaubenskrieg oder sowas. Achso, nee, ja, aber das soll ja so sein. Also es ist schon gedacht, dass Madrid da beflügelt wird. Das ist ja Allah. Aber Real wird sich da durchboxen, oder? Muss sein. Am besten auch ohne Gegentor, was ein bisschen schwierig gegen Man City wird, aber ich denke mal, klare 9 Punkte werden da auf jeden Fall, 9 Punkte mehr, ne? Ein paar mehr auf jeden Fall. Also doppelt wie 9. 18. Doppelt wie 9 kann man fast sagen. Da sie ja zweimal gegen die Teams spielen müssen, können es auch also mehr als 9 werden. Also 18 ja. Punkte müssen her. Ihr hattet beide eine 1 in Mathe, oder in der Schule? Nee. Ich durchaus. Hab ich mir gedacht. Ja, Tobi, was meinst du? Nicht. Dortmund? Du als gebürtiger Dortmunder, kann man ja mal sagen. Ich als gebürtiger Dortmunder, nicht Dortmunder. Ja, gleich, der muss da was wissen, der hat Insider-Wissen. Ich bin der Dortmunder aus Berlin. Ah, das war eine andere Sendung. Sorry. Auch ab. Zu der Gruppe, ich glaube, Ryan Babel wird Real ein einschenken. Weißt du noch, wo ich gesagt habe, bei unserer letzten oder vorletzten Sendung, wo wir das Thema auf... Ryan Babel gesagt? Wo spielt der denn? Der ist jetzt zu Ajax Amsterdam gegangen. Nein, wirklich? Den will doch auch keiner mehr haben. Ich sagte, der wird in Amsterdam einschlagen, weil ich halt von Ryan Babel viel. Warum habt ihr den Nürnberg nicht ausgeliehen? Ja, das darf ich nicht sagen. Der Messias. Hä? Peckert ist euer Messias, ne? Peckert und Polter. Wer Peckert und Polter hat, der braucht keinen Ryan Babel. Wir hatten keinen Platz für Ryan Babel. Ja. Wir spielen in einem System, wo Ryan Babel nicht reinpasst. Das ist keine die Wahrheit. Spielt. Aber was meint ihr? Da geht es ja im Prinzip nur darum, dass Dortmund da den dritten Platz irgendwie ergattern kann, oder? Würde ich nicht sagen. Oh, erzähl! Nein, ich würde auch hier genau das gleiche sagen wie in der Gruppe mit Arsenal und Schalke, dass für Dortmund trotzdem alles drin ist. Glaube ich nicht. Nein. Wie kann denn da Dortmund irgendwie gewinnen? Also gegen Ajax, wenn man da einen Dreier hinlegt gleich am ersten Spieltag, dann wird das natürlich vorteilhaft sein, aber wird schwierig dann gegen Man City und vor allen Dingen auch gegen Ajax dann in Amsterdam. Ja, und warum sollte es für Man City einfacher werden in Dortmund, in Amsterdam und in Madrid? Ah, Man City, hast du die nicht gesehen? Jetzt, also ich weiß nicht, Wochenende hier gegen Park Rangers, phänomenal. Also, ja, aber das ja, QPR ist aber jetzt auch kein Maßstab, glaube ich, da. Ne? Also, das sind zwei Stiefel. Wobei, die haben sich ja letztes Jahr, das war ja das letzte Spiel, also quasi im letzten Spieltag, wo ja diese Konferenzentscheidung da war, in der Premier League. The Derby Decider, ne, haben sie mal bei Sky gesagt. Das mag durchaus, kann man so. Du sprichst auch Spanisch so gut, dann hättest du das doch dir merken können. Das war ja. Telekom, Chris Telekom, da gibt's keinen Sky. Ist eine andere Sprache. Ach ja, stimmt, Entschuldigung. Naja, also Liga total. Total. Ja, also Hansi Küpper sagt, Real Madrid und City kommen ganz klar weiter, ja? Hansi Küpper, ja. Aber Tobi, jetzt sag doch mal, also ich sehe da überhaupt jetzt keine Chance für, keine Schnitte für Dortmund. Dritter Platz, wenn überhaupt. Ich sag, dass Dortmund eine Chance hat. Auf Platz 2? Ja, bleibt dabei. Tja, es ist in der Gruppe, ist es möglich. Ich glaube nicht, dass, man darf nicht vergessen, das ist vielleicht so eine alte Floskel, aber englische Mannschaften tun sich außerhalb von der Insel schwer. Für mich hat Man City noch nicht in Amsterdam gewonnen und in Madrid sowieso nicht und auch nicht in Dortmund. Es kann knapp, ich glaube nicht, dass es eindeutig wird, dass Dortmund Manchester weghaut, aber ich glaube, dass Man City, wie alle englischen Mannschaften, einfach ihre Probleme bekommen, wenn sie die Insel verlassen müssen. Und das werden sie. Und die werden Probleme bekommen. Ich sage nur, dass es passieren kann. Deswegen ist Dortmund für mich dann nicht chancenlos in der Gruppe. Ich glaube nicht, dass sie in Manchester gewinnen. Das bezweifle ich. Aber zu Hause haben sie eine Chance gegen Manchester, gegen Amsterdam. Wenn sie natürlich in Form kommen, haben sie da Chance auf mindestens 4 Punkte. Zu Hause gegen Real kann was gehen. In Madrid werden sie wahrscheinlich nichts holen. Aber ich halte sie nicht für chancenlos. Was sagt ihr zu dem Theater jetzt um Cristiano Ronaldo? Er fühlt sich nicht mehr geliebt. Da kann Patrick, glaube ich, am meisten. Ich glaube auch. Allah Patrick. Allah. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur auch wieder von den, das wird ja von den Medien aufgesaugt. Aber ich habe ja auch gestern Ausreden! Bitte? Lass ihn doch ausreden! Es war fertig, Tobi, das ist schon okay. Also das wird aufgesaugt von den Medien. Ich wollte noch einen Punkt dahinter setzen. Okay, sorry, Chris. Gegen wen hat Real gestern gespielt? Gegen Granada? Da hat er ja auch 2 Tore geschossen. Ich habe das Spiel auch gesehen, kann mir nicht mal den Namen des Gegners merken. Und was für Tore? Das zeugt von meiner Intelligenz. Aber Cristiano hat ja nicht, wenn er enttäuscht ist, macht er immer diesen Kratzer, ne? Kennt er das? Wenn er jubelt, dann macht er immer diesen Kratzer. Den Katzenkratzer, den Katzenbeißer macht er immer. Aber jetzt hat er sich wirklich nicht gefreut. Er hat sich nicht gefreut. Pille-Palle, ja, hat ein Tor geschossen, aber gefreut hat er sich nicht. Meint ihr, das ist alles nur große Show oder was? Patrick? Ja, ich bin da. Also ich habe gerade überlegt, also es werden ja auch aktuell andere Leute in den Vordergrund gesetzt, ne? Also ich sag mal, Modric ist ja ganz heiß da im Gespräch und das gefällt einem Ronaldo nicht, ne? Also was meinst du? Mobbt der den Cristiano oder was? Ja, indirekt, ne? Also ich habe ja hier die gute Marca. Das ist ja dort die. Ach du, du hast wirklich die Marca? Mir gehört sie nicht, aber man kann ja online auf marca.com kann man ja. Ah, das ist ja klasse. Ja, erzähl mal. Über dieses Online oder über die Marca? Richtig. Beides eigentlich. Es ist mich beides wahnsinnig gerade. Nee, was schreibt denn die Marca? Ich meine, das können wir ja nicht lesen, also weil es ist ja Spanisch, ne? Dort in Spanien gibt es ja zwei große Sportzeitungen. Einmal die Marca, das ist quasi die Madrid-Zeitung. Und die L'Equipe, ne? Richtig, das ist quasi die Barca-Zeitung. Mördergag. Es gibt quasi eine andere, die da auch noch für Barca dann irgendwie die Finger mit darfst, in den Gesicht kennst du das nicht oder darfst du das ja nicht sagen als Real-Fan? Ich hab jetzt keinen Plan, wie das ist. Weil er Telekom-Mitarbeiter ist. Ich habe keinen Plan, wie sie heißt. Das muss ich sagen. Und wie gesagt, so, die Ass oder nicht? Hm? Die Ass? Richtig, genau. Ja. Die Ass, ja, das ist er. Und die feinen sich ja quasi an und dort wird halt eben auch bei der Ass wird ja halt eben groß geschrieben, dass hier Modric quasi der größte aktuell bei Madrid ist, das ist der größte Gegner für Barca derzeit und dies und das und kommt natürlich Modric. Genau, Modric. Ja. Also, tut mir leid, der hat gestern nicht überzeugt. Nein, noch nicht. Das erste Spiel und tralala, aber. Habe ich schon vorhin mal gesagt, glaube ich, ne? Bei wem war das nochmal? Bei, Mario Basler. Ja, genau. Bei Apfelei. Nee, aber du meinst, der Modric, das macht für mich keinen Sinn. Also, das was Cristiano und alle. Übrigens war es Nuri Sahin. Ja, interessiert kein Mensch mehr, Tobi. Ja. Aber was er doch erzählt hat, ist, dass er vom Präsidium und so keine Rückendeckung mehr kriegt, ob seiner großartigen Leistung. Und jetzt ist er ja auch schon gar nicht mehr zum Europa-Fußballer des Jahrhunderts gewählt worden. Und das soll ihn wohl auch ganz schön gestresst haben. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube, wir kommen hier zu tief in ein Loch rein, was aus dem wir nie wieder rauskommen, meinst du recht? Ja, ich glaube einfach nur, dass das gestern war das Spiel, oder war es Samstag? Weißt du, gestern, von was? Von Real Madrid? Ja, ich glaube einfach, dass das ein bisschen mit dem Fehlstart zu tun hat. Wenn die jetzt die ersten beiden Spiele gewonnen hätten, dann hätte der sich gestern ganz normal gefreut. Aber einfach aufgrund dessen, weil sie ja schon niedergemacht wurden die letzten Tage. Ich glaube, von der Marca sogar weniger wie von der AS. Ich glaube, die AS hat ziemlich auf Real eingeprügelt, wenn ich das richtig gelesen habe. Und die Marca. Kriegst du das auch schon von Spanisch? Es gibt Leute, die übersetzen sowas und setzen es dann online. Über diese Online-Geschichte. Das gibt's doch gar nicht. Über die Online-Geschichte werde ich dich dann nochmal aufklären in einer anderen Geschichte, wie das da abläuft. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach nur so, wenn der sich jetzt gestern gefreut hätte, wie ein Bekloppter, weil er gegen Granada ein Tor schießt, dann hätte er wahrscheinlich sogar noch eher sein Fett abbekommen, weil es dann heißt, ja, guck dir das an, gegen Barcelona, da geht gar nichts, aber gegen Granada, und dann muss er da jubeln. Ist meine Theorie. Das ist eher aufgrund dieses Fehlstarts, dass er da nicht gejubelt hat. Wenn man es genau sieht, haben die anderen Spieler, die sind auch nicht in Freude ausgebrochen, als die Tore fielen. Das war einfach ein Pflichtsieg. Das war der erste Sieg im dritten Spiel. Das Ding musste gewonnen werden und abgehakt. Meine Theorie. Naja gut, das ist halt wohl die Meinung eines Wurstverkäufers. Naja. Gruppe E. Schachtjor, Donetsk, Juventus und was ist das? Was für Sorten? Ja, wie heißen die? Die vierten? Nee, ich fragte Tobi, was für Sorten? Alles. Mann, jetzt kommt doch mal wieder zum Thema hier. Thüringer Met verkauft da jede Woche. Nur Thüringer. Aus allem mache ich Thüringer. Aus allem. Wie heißt der vierte hier bei Gruppe E? Könnt ihr das mir sagen? So Majoran rein und gutes. Fjolseeland, irgendwie sowas? Wie heißen die? Nordseeland. Also Chelsea, Donetsk, Juventus und Nordseeland. Was ist denn das für eine Gruppe? Ja, genau. Der dänische irgendwas. Also der dänische Supercup-Sieger Nordseeland, ich denke mal, hat da wenig Chancen. Und Juve, haben die sich groß verstärkt auf dem Transfermarkt? Ich weiß da jetzt gar nichts. Schaut sich, glaube ich, keiner an, oder? Juve, oder? Die alte Dame. Es ist die alte Dame, ne? Also nicht die deutsche Dame, ne? Nee, die alte deutsche Dame ist ja, glaube ich, Hertha, ne? Richtig. Naja, sie sind souverän gestartet in die Saison auf jeden Fall. 2 Spiele, 6 Punkte. Mm. Und ich glaube, die sind seit 50 Spielen oder so ungeschlagen. Ich habe sogar seit 50 Bayern. Jahren. Na, das war, glaube ich, Milan damals. Hm. Ja, aber ich glaube, dass die haben die ganze letzte Saison kein Spiel verloren. Also die haben schon noch ein gutes Team. Na, also das kannst du jetzt nicht sagen, Tobi, weil hier beim Also in der Liga an sich schon, aber bei der bei dem Cup hier, wie nennt sich der? Coppa Italia, quasi der Pokal, da haben sie verloren gegen Neapel im Finale. Ah, oh, das gibt's doch gar nicht. Es gibt auch Tage, da spielen Dortmund gegen Nürnberg unentschieden. Ja. Es gibt auch Tage, da sind Real Madrid gegen Barca. Eben, soll es auch geben. Ja. Soll es auch geben, ja. Passiert. Also Chelsea mit meinem neuen Lieblingsstar Marco Marin, der, glaube ich, der entscheidende Spieler im Kader von wie heißt der? Matteo? Der Trainer? Matta heißt der Spieler auf jeden Fall. Matteo, ne? Heißt er. Matteo. Ja. Die Matteo heißt er, glaube ich. Und die haben eine gute Truppe, die haben sich da mit diesem Eden Hazard zentrale Mittelfeld grandios verstärkt. Also fantastischer Spieler, den sie da von OSC Lille geholt haben. Und das wird, glaube ich, ganz klar Chelsea an 1 und Juventus Turin an 2, oder? Ist, glaube ich, gebucht. Normal, ja. Unter normalen Umständen. Donetsk darf man nicht unterschätzen, aber. Nee, aber. Normal darf nichts an Chelsea und Turin vorbeiführen. So, wollen wir Gruppe F auch besprechen, oder ist, glaube ich, klar, ne? FC Bayern München, Valencia, OSC Lille und Bate Borisov. Beate. Also kann man, glaube ich, der Inbegriff des Losglückes kann man auf diese Gruppe, glaube ich, projizieren. Also Bayern hat, glaube ich, Schweine. Die können da mit der B-Truppe die Champions League Quali spielen. Die Gruppenphase. Was ist jetzt? Ja. Wer klatscht da? Ich bin das. Du klatschst schon jetzt für Bayern, oder? Ja, wahrscheinlich, ja, definitiv. Ich meine, wer gestern das Südderby gesehen hat und davon ausgeht, dass Bayern dieses Jahr wahrscheinlich alles abräumt, zumindest national, dürfte diese Gruppe kein Problem sein. Und die werden sich da auch durchsetzen. Ja, ne? Ohne, vielleicht mit einem Unentschieden in Valencia oder so, aber sonst müsste der Rest da eigentlich. Das glaube ich nicht mal. Also Europa hat Angst vor München. Ich bin mir sicher, dass Europa Angst vor dieser Bayern-Mannschaft hat, weil in den letzten 3 Jahren zweimal im Champions-League-Finale, wie die ausgegangen sind, weiß ich aktuell gar nicht mehr. Also ich glaube, die werden da durchmarschieren. Bayern, die haben keine Angst mehr vor gar keinem. Und das werden sie jetzt auch dieser Gruppe zu spüren bekommen. Patrick, was sagst du? Na, wobei, Valencia ist ja stark gestern auch gewesen gegen Barcelona. Wer noch mehr Fußball geguckt hat, der weiß das. Ja. 1-0 konnte Barcelona nur gewinnen, muss man sagen. Ne? Das ist ja wie eine Niederlage im Prinzip, ne? Es ist wie eine Niederlage, muss man ja sagen. Bei 3-1-0 hintereinander von Barcelona wird ja auch im Prinzip der Trainer entlassen. Vor allen Dingen nach der Niederlage in den Supercup da in Spanien, ja, mussten sie eigentlich mit 5-0 mindestens gewinnen. Kennt ihr den legendären Tweet von der Champions League Auslosung von Cristiano Ronaldo? Der ist geil, ist Wahnsinn. Erzähl den mal. Du kannst ihn, glaube ich, mal erzählen. Ja, mir ist langweilig, ich weiß doch sowieso, dass ich Zweiter werde. Genau, und er hat einen Kater, glaube ich, ne? Hat er noch geschrieben. Ja, ich habe keinen Bock hier oder irgendwie sowas hat er noch. Genau, erzählt. Das war die Champions League Auslosung, wo auch die Europawahlspieler des Jahres Auslosung war. Da hat Cristiano Ronaldo nach dem Spiel gegen Barcelona, was sie gewonnen haben, noch ein bisschen gefeiert. Und da hat er dann in der Auslosung geschrieben, ja, hier, das ist auch Quatsch hier, kein Bock. Also Bayern wird Erster, Valencia Zweiter, Lille. Müssen die dann hier ihre Telefone ausschalten bei solchen Veranstaltungen, wie in der Schule? Das geht doch nicht, oder? Hat da einer geschummelt? Hat einer sein Telefon behalten, ohne es abzugeben beim Herrn Platini? Kann man da noch rechtlich was im Nachhinein drehen? Wir können da ja mal ein Schreiben an. Habt ihr gesehen, wie der Blatter den Spielern die Hand gegeben hat? Hat er ihn wenigstens. Habt ihr das gesehen? Er kam da die Bühne hoch und sollte da verkünden, wer Spieler Europas ist. Und er hatte die ganze Zeit eine Hand so in der Tasche und kam da so die Treppe hochgeschlurft. Und da habe ich mir gedacht, so mal, hast du gar kein Benehmen, du dummes Schwein? Muss ich jetzt mal so drastisch sagen. Also nee, also der Blatter. Da müssen wir, glaube ich, noch eine Sondersendung machen. Benehmen und Blatter ist sowieso. So weit weg wie Lissabon und Moskau. Also. Ja. Also, Gruppe G wieder interessant für den Patrick. Barcelona, Benfica, Sparta, Moskwa und Celtic. Ne? Also, gerade sage ich noch Moskau und Lissabon, gell? Wunderschön. Ja. Ich kann dir auch die Auflistung sagen, wie das am Ende aussehen wird. Nämlich Benfica als Erster, Celtic als Zweiter, Spartak Moskau als Dritter. Mhm. Und das war die Gruppe. Na gut, dann haben wir das auch geklärt. Gruppe H. Manchester United, Braga, Galatasaray und der CFR Klutsch. Ist eine komische Gruppe. Also Man U wird da wohl durchmarschieren, auch wenn da der Rooney eine kleine Blessur am Oberschenkel hat. Habt ihr das gesehen, zufällig? Ich hab's nicht gesehen. Du hast es nicht gesehen? Eine Nacht war am Krankenbett, ne? Totenbett. Wer war am Krankenbett? Kagawa? Nein, der gute hier, Rooney. Eine Nacht musste er doch dahin, wegen seiner Blessur. Ja, also das war ja auch, also mir wurde schlecht. Irgendein Spieler ist ihm da halt bei einem Kopfball auf den Oberschenkel getreten und hatte irgendwie einen 5 cm langen Cut bis Fleischwunden-Cut irgendwie und er guckt sich das Bein an und sieht auf einmal, dass da das Blut runterläuft und da habe ich mir nur gedacht, Alter, das ist ja heftig. Und dann haben sie ihm das wohl irgendwie da notdürftig zugeklammert und dann ab ins Krankenhaus. Das sah schon blau aus. 4 Wochen fehlt er, glaube ich. Aber nicht so schlimm wie Ewald Lien damals, oder? Nein. Naja, siehst du, dann ist alles drunter ist Fasching. Nee. Patrick Aberdeen kennst du, ne? Wer war was? Unter dem ist bei 96 Europameister geworden. Nee, aber ihr glaubt auch, Manchester United, klarer Favorit, oder? Ja, natürlich. Vor Galatasaray. Oh, das ist schwer. Gebe ich als Tipp. Ganz klar. Warum? Die haben sich ja Altintop wieder geholt. Die haben Altintop, ne? Der Star, der neue Mannschaft da. Ja. Ein oder beide? Nee, ich glaube der. Was ist mit dem anderen eigentlich? Ist er noch bei Frankfurt? Hallo? Ja, hallo. Tobi. Tobi, hörst du uns noch? So, kommen wir zur Gruppe H. Manchester United, Braga, Galatasaray und der CFR Cluj. Ich glaube, es ist eine klare Sache. Da geht es nur um den Platz 2. Und Galatasaray, ist das ein Favorit für den Platz 2? Was sagt ihr? Patrick? Durchaus, ja, klar. Also Manchester United natürlich können wir als Ersten setzen und ich würde Galatasaray tatsächlich als Zweiten da setzen, weil hier Altintop wurde geholt. Ja, und als Leader, ne? Als Aggressive Leader. Als Mannschaftsanführer quasi und es ist sehr stark. Also ich habe einen Kumpel, der ist Türke. Nein, du hast einen? Er schwört darauf. Wie heißt er? Werden Bitte? Könnte, aber das ist, glaube ich, Wunschdenken. Ach so. Oder? Was würdest du sagen? Könnte man da sogar den ersten Platz bei raus? Nein, absolut nicht. United muss ja jetzt erstmal ohne Rooney klarkommen, weil er sich ja eine heftige Verletzung am Oberschenkel zugezogen hat. Aber da geht es, glaube ich, auch nur darum, ob Braga oder Galatasaray den zweiten Platz bekommt. Ist Cluj auch so ein Scheichverein? Nö, ist kein Scheichverein, aber die sind, glaube ich, die sind nicht ganz ohne. Ich würde nicht arg viel schwächer einschätzen. Die haben es faustdick hinter den Ohren, meinst du? Ich glaube, war das letzte oder vorletzte Saison, da haben sie einen relativen Überraschungs... Haben sie nicht in Barcelona gewonnen, Patrick? War da nicht irgendwas? Waren die nicht in Barcelona in der Gruppe? Ja, aber ich glaube, weil Barcelona in Cluj gespielt hat, ne? Ja. Und bei minus 20 Grad. Ja, und Cluj war in Barcelona. Richtig, Barcelona war in Cluj und... also die haben... Ja, nee, vergiss es. Also... Könnte sein, Tobi, könnte sein. Da ich glaube, dass die vor zwei Jahren oder so in Barcelona gewonnen haben, mit viel Glück, das könnte aber, nee, es war eine andere Mannschaft, das war irgendein anderes. Das war Rubin Kazan, meinst du, glaube ich. Rubin Kazan war das, genau, du sagst das. Aber Cluj hat trotzdem Chancen, aber generell stimme ich euch beiden dazu, Galatasaray müsste, sollte, außer wenn alles nach Plan läuft. Richtig, dann werden wir Europameister geworden, oder? Ja. Können wir zumachen. Jetzt alle schnell zu Tipico rennen und die Tipps abgeben. Kommen wir jetzt zur Euroleague, zum Highlight dieser Sendung. Da gehen wir jetzt mal schnell die deutschen Gruppen los. Und zwar in der Gruppe C ist Olympique Marseille, Hertha Brocken, Fenerbahce Istanbul, Gladbach und Limassol aus Zypern. Also ist immer vertreten. Ist die heftigste Gruppe für einen deutschen Kandidaten, oder? Jein, ne? Jein. Also Marseille auf jeden Fall ganz stark in Marseille der Gruppe, aber ich denke mal so Fenerbahce oder dieses, bei mir steht auf dem Zettel AEL, ich weiß nicht, und aus Chile sollen die kommen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das die Abkürzung dafür ist. Auf jeden Fall sind das jetzt nicht die Gegner für Gladbach und ich denke mal Marseille und dann Gladbach können wir eigentlich so, könnt ihr unterschreiben, oder? Stimmst du dem zu, Tobi? Ja, ich überlege gerade nur, wie da dann das Verfahren danach weiterläuft. Erstmal wieder kommen die ersten beiden jeweils noch weiter oder gibt's dann und dann die besten Dritten oder kommt nur der erste weiter und die besten 8 Zweiten? Weil es sind insgesamt sind das 12 Gruppen. Wenn die ersten beiden weiterkommen würden, dann wären das nachher 24 Mannschaften. Da muss ja irgendwie dann ein System, gibt's dann nicht nochmal eine Gruppenphase danach, oder? Nein, es kommt ja dann auch die Dritten von der. Stimmt, von der Champions League kommen noch den Zug. Okay, da sieht man, was ich halt Ahnung von Fußball habe. Dann gibt es ein 16. Finale oder sowas, ne? Und ja, dann kommt, das sind 32 Mannschaften dann, ja? Da gibt es kein Achtelfinale, gibt es ein 16. Finale irgendwie, ne? Richtig, das wird dann alles irgendwie eine Woche vorgezogen und dann spielen die da quasi am 16. Finale und dann geht's ab. Dann geht's ab, ne? Also. Also ich denke mal, die nächste Runde ist machbar für Gladbach. Denke ich auch, ja. Denke ich, obwohl sie die härteste Gruppe haben, die wir jetzt nämlich bei Stuttgart sehen werden. Stuttgart, Kopenhagen, Steaua, Bukarest und der Molde FK. Viele Skandinaven dabei. Aber Bukarest ist auch nicht zu unterschätzen. Hast du FKK gesagt? Nee, ne? Molde FK, aber FKK kannst du auch von mir aus sagen, du bist ein freier Mensch. Molde FKK, genau so. Ja. Ja. Also, Tobi. Habt ihr eure schlechte Witze alle abgeschossen? Nee, haben wir noch nicht, muss ich sagen. Okay, dann will ich auch noch ein paar machen. Ich heb's mir aber noch ein bisschen auf. Ach so, naja, gut. Aber das sollte Stuttgart schaffen, oder? Ich stehe auf Bukarest. So, das war meiner. Du stehst auf die als Urlaubsziel? Ich stehe auf Bukarest. Ja, das sollte mein schlechter Witz sein, auf Stay Hour. Ach so, naja, gut. Na dann. Schlechte Witze, andere Podcast. Okay. Ja. Ich weiß nicht, gibt's bei euch nicht einen, der irgendwie da irgendwo wohnt, wo in der Nähe von VfB oder so? Gibt's da ja, aber ich wohne in Kopenhagen. Ach so, ja. Und ich bin aus Berlin. Ich sitze auch gerade in FKK Molde. Ja, natürlich. Aber nee, in Stuttgart wohnt bei uns keiner. Ach so, ja, okay. Die beiden kommen aus Berlin und ich komme aus wie gesagt, aus Kopenhagen. Aber nee, was sagt ihr jetzt zur Gruppe mal hier Butter bei die Fische? Kopenhagen ist ja im Prinzip international ein großer Name, aber so richtig was gerissen in den letzten Jahren haben sie nicht, ne? Waren sie nicht letztes Jahr im Achtelfinale oder sogar im Viertelfinale? Ist das für dich was gerissen? Wenn ich mir die Mannschaften anschaue, also sie haben mehr gerissen in der Champions League wie der VfB. So. Okay. Im letzten Jahr zumindest. Ich bin mir noch nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, dass sie im Viertelfinale waren. Sie sind ins Viertelfinale gekommen, sind letztes Jahr. Naja. Und dann gegen Chelsea knapp rausgeflogen. Ich glaube, gegen Chelsea sind die ziemlich knapp ausgeschieden. Also meinst du, wird es sich zwischen den beiden entscheiden? Also ich meine, wer jetzt hier ein VfB als Favorit sieht, liegt eigentlich richtig, aber wer nach zwei Spielen 1-7 Tore und 0 Punkte hat, der kann eigentlich nicht davon sprechen, dass sein Ziel diese Saison ist, diese Gruppe zu bestehen. Die müssen erstmal auf die Beine kommen, auch wenn sie Dynamo Moskau, kann man sagen, relativ souverän rausgeschmissen haben. Ich meine, doch, das kann man sagen, finde ich schon. Kann man das? Ich habe leider die Spiele nicht gesehen. Das Hinspiel haben sie 2-0 gewonnen, das Rückspiel haben sie 2-1 verloren, oder wie war das? Ja, 1-1 haben sie das Rückspiel 1-1. Gespielt, das habe ich. Ja. Aber ja, klar, ich meine, der VfB ist da definitiv Favorit Nummer 1 in der Gruppe und die werden sich da auch durchsetzen. Aber ja. Wäre da jetzt Mönchengladbach oder Hannover in der Gruppe, wäre für mich die Sache klarer. Oh, ja, wirklich? Ja, ja. Vor allem Hannover, ich meine, wir kommen ja gleich noch zur Hannover-Gruppe, aber die haben gerade einfach so einen Lauf. Und haben sich mittlerweile echt toll etabliert in der Bundesliga und auch international können die, glaube ich, schon. Sprichst du auf die letzten drei Spiele mit 14 Toren etwa an? Ich spreche auf die kompletten letzten, ich sag mal, anderthalb, zwei Jahre. Seitdem sie einen guten Trainer an der Hand haben mit einem guten Manager, lasse ich da nichts mehr drüber kommen. Schön, das hört man gerne. Nur leider ist ja der nette Herr Slomka bald weg. Gruppe K, Bayer Leverkusen, Metalist Charkiw, Rosenborg Trondheim, auch ein Urgestein, ne, im internationalen Fußball und Rapid Wien. Ist eine unangenehme Gruppe, aber machbar, definitiv. Für Leverkusen ganz klar. Ist das Ziel ganz klar. Gruppenerster hat ja auch der Holzhäuser oder wie der heißt gesagt, aber so Trondheim und Wien, das ist ja alles unangenehm, ne? Ja, auch Charkiw. Ist nicht besonders angenehm, weil da musst du auch mal hinfliegen. Das ist dann, hat dann viel mit, ich weiß nicht, wann sie da spielen in Charkiw, aber wenn du da im November oder so spielst, ist mit Sicherheit auch nicht angenehm, sag ich mal. Ja, die Gruppenphase geht ja von September bis Dezember. Also kann es ja wirklich passieren, dass man im Dezember irgendwie in die Ukraine fliegt und dann da ein Punktspiel macht. Also. Eben, da musst du erstmal bestehen. Ja. Das sind ganz andere Mannschaften auf die Schnauze geflogen. Storki, du denkst auch, Leverkusen mit eurem, Real Madrid, Neuling, sollte da durchmarschieren, oder? Ja, könnte man so sagen, aber auch was Tobi gesagt hat, stimmt natürlich hier, dass die Reise erstmal hier zu Metalist, das könnte schwierig werden, weil donnerstags spielen die ja, abends, dann ist es erstens kalt, zweitens es ist donnerstags und irgendwie spätestens sonntags muss ja wieder dann das nächste Spiel in der Bundesliga stattfinden. Ja, das stimmt. Und ja, ob die Leverkusen jetzt natürlich erstmal zunächst unerfahren so wieder mit dem Rhythmus dann ganz gut klarkommt, weiß ich nicht. Und dann halt eben auch hier Rosenborg. Ist auch nicht sonderlich angenehm, da Norwegen da oben. Ja, also man kann ein paar Punkte durchaus verlieren da in in den Ukraine und bei Rosenborg. Und wenn man die verliert, dann könnte es vielleicht schwierig werden mit Ersten oder. Ist es nicht Trondheim? Heißt es Nest nicht Trondheim? Rosenborg, Trondheim. Ja, aber die Stadt heißt Trondheim, oder? Ja, klar, ja. Hatte ich jetzt gerade nicht vor Augen, aber genau, also könnte natürlich schwierig werden, wenn da 6 Punkte verloren gehen. Wichtige 6 Punkte. Ja. Ja. Und in Wien haben auch schon manche verloren. Aber normalerweise können wir, glaube ich, auch sagen, definitiv Leverkusen Favorit in der Gruppe. Genau. Und der letzte Mitstreiter in der Euroleague, in der Gruppe L, Twente Enskede, Hannover 96, Levante und Helsingborg. Dazu muss ich jetzt schnell sagen, dass Enskede und Levante bisher alle Ligaspiele nicht verloren haben. Ich glaube sogar alle gewonnen haben. Kann das sein? Ja, Eintracht Frankfurt auch. Und trotzdem. Ja, die spielen ja erst nächstes Jahr in der Champions League. Ah ja, und unser Armin fehlt. Okay. Musst du dich noch gedulden. Levante hat sich ja Verstärkung hier durch Lell geholt. Genau, der hat auch getroffen am Wochenende, ne? Ja, richtig. Und sogar noch im zweiten, ich weiß gar nicht, wie heißt der? Wüsste ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall hier im zweiten aus der heimischen Bundesliga haben sie auch mal geholt. Müsste man schauen, ne? Müsste jetzt mal schauen, aber ich glaube, ich als Hannoveraner kann da sagen, dass 96. Es ist eine taffe Gruppe, ne? Levante und Enschede ist hart, aber wir sind so gestählt, ja, durch die letzten Jahre, da kann man schon mal durchmarschieren. Ja. Tobi? Wird auch so kommen. Du als 96-Fan, also, Tobi. Als neuer, so leichter 96-Fan, mir gefällt die Art Fußball, diese Spiele, mir gefällt. Ja. Wie ich habe es gerade schon gesagt, Trainer und Manager und ganz Umfeld ist ein sympathischer. Magst du den Manager, den Kind? Oder den Präsidenten, den Kind? Ja, ich meine, welche Präsidenten sagen schon mal in der Öffentlichkeit, unsere Fans sind Arschlöcher. Ja, da muss man auch mal so sagen. Da können wir nachher vielleicht noch auf das Thema zukommen, aber viele nehmen sich da ein bisschen zurück und sagen, das ist ein bisschen politischer, aber auf diese direkte Art von ihm, die gefällt mir. Ja. So. Hast du recht. Storki, hast du den Namen rausgefunden? Nicht direkt, muss ich ganz ehrlich sein. Nicht jetzt, muss er ganz ehrlich sagen. Tut mir leid, bin ich ganz schlecht vorbereitet. Sind wir durch, oder? Also sieht rosig aus für die deutschen Bundesliga-Clubs, oder? Müsste. Ja, Theofanis Gekas übrigens der Name. Genau, Gekas. Ja, jetzt habe ich jetzt gerade hatte ich ihn auch. Du. Ja. Erzählt er jetzt, ne? Ja, der Patrick. Aber mit so billigen Sachen kommst du hier nicht in die zweite Ausgabe. Mit so Lügereien. Ich krieg kein Foto. Was? Bekomme ich kein Foto. Du bekommst ein Autogramm von mir. So, keine Rose für dich heute, Patrick. Ja, haben wir das internationale Geschäft. Kommen wir zur Bundesliga. Jetzt möchten wir ein bisschen Bums hier in den Puff kriegen. Kinder. Alltag. In den der Alltag. Er hat uns wieder, der Bundesliga-Alltag. Und wie er uns wieder hat. Also, ich weiß gar nicht, habt ihr das Spiel gesehen? Greuther Fürth gegen Mainz, als ich das gesehen habe, die Ansetzung, habe ich jetzt gedacht, ich habe irgendwie hier den Montagsknaller auf Sport 1 an. Aber, also das muss ja nun wirklich keiner haben, oder? Ja, aber da wirst du nicht drum rumkommen. Es gibt da leider ein paar Mannschaften. Ein paar Kandidaten, ne? Ja. Wo man dieses Jahr davon ausgehen kann, okay, ob das ist die erste oder zweite Liga, mal abwarten. Ich meine, haben sich viele Mannschaften, unter anderem Augsburg oder so, gehalten letzte Saison in der ersten Liga. Und wenn da jetzt Augsburg gegen Fortuna Düsseldorf spielt, also das kann auch ein Zweitligaspiel sein. Aber dass sie Fußball spielen können, hat, glaube ich, jede Mannschaft schon gezeigt. Und war ja auch ein historischer Sieg für Greuther Fürth, ne? 1-0. Und sie gehen in die Geschichtsbücher ein mit dem ersten Tor und dem ersten Sieg für Greuther Fürth in ihrer Vereinsgeschichte. Es wäre aber auch schlimm, wenn sie es nicht tun würden, irgendwann im Laufe der Saison, wenn sie nicht mal ein Tor schießen würden und mal gewinnen. Tasmania Berlin, das mal zu unterbieten, wäre doch auch mal eine Leistung. 8-60. 8 Punkte haben sie geholt. Wäre ja fast Name dieser Sendung geworden. 8-60, ja. Schade. Willkommen bei 8-60. Man kann nicht alles haben. Aber vielleicht in der Rückrunde, vielleicht können wir das ja nochmal machen. Neuer Name. Nochmal ein neues Voting. Dann geht's zum super Spektakel Samstag. Nürnberg gegen Dortmund. Du warst vor Ort. Ihr habt euer Stadion ausgebaut, habe ich gehört, auf 50.000, ne? Ja, wir haben ein paar. Ihr lasst euch nicht lumpen. Ja, ich meine, ich weiß nicht genau, warum sie es gemacht haben. Wie heißt euer Stadion? Easy Credits Stadion. Ah, oh, das ist aber auch ganz schön schwul, oder? Ja, wunderbar. Also wir Nürnberg-Fans, wir sagen immer noch Max-Morlock-Stadion. Es gab ja damals eine Fanaktion, dass sie den Namen in Max-Morlock-Stadion nennen wollen, aber es ist halt leider regiert das Geld zu sehr, als dass es dann hätte funktionieren können. Genauso mit dem Trikot, das ist so ein bisschen schade, dass jetzt Nürnberg ja doch einen Hauptsponsor gefunden hat, noch auf den letzten Trikot vor Beginn der Saison. Aber NKD, ist das nicht sowas wie Kick? Ich weiß es gar nicht. Ich hab keine Ahnung, was NKD ist. Ich habe das noch nicht gesehen. Ist mir eigentlich auch scheißegal, weil... wir müssen das jetzt aufdecken hier. Wir sind investigativ und das wird jetzt aufgedeckt. Also mir wäre es... Du brauchst die Augen da nicht vor verschließen. Der erste FC Nürnberg im Max-Morlock-Stadion mit dem Trikot, wo vorne der Club draufsteht. Das ist so meine Seifenblase, in der ich mich so gerne reinversetze. Leider ist... Tobi, schick dir mal den Link, dann weißt du, was Phase ist. Phase? nkd.com. Ja, das, wenn ich wissen will, was NKD ist, unter nkd.com oder so gucken muss, das ist mir schon klar. Also da könnte auch stolz sein. Das ist so eine Mischung aus Chibo, aus Chibo und Kick. jetzt ist echt alles, Leute. Die Must-Haves dieser Saison. Das war die letzte Folge mit Tobi als Fußballfreund. Weil ich gehe jetzt zu NKD. Oh, ich gehe jetzt mal ein bisschen shoppen jetzt. Oh, hier haben sie eine schöne Aktion. Damen-Dirndl mit Spitzenlose und Schürze für 59,90. Warum nicht? Oh. Das ist doch schön. Also wenn wir mit 4M12 mal einjähriges feiern, dann können wir uns doch so einen Damen-Dirndl jeder anziehen, oder? Ich habe mir hier gerade so eine Seegras-Vase geshoppt für 9,99. Da unten steht es auch noch. NKD ist neuer Hauptsponsor des 1. FC Nürnberg. Ficken! Meine Fresse, du Rechte. Jetzt ist die Laune echt. Jetzt nicht, was du da jetzt gegeben hast. Die haben hier schöne Dekorsachen, wie zum Beispiel ein Holzpilz, groß, für 2,99. Den hau ich auch mal gleich mit in den Warenkorb. Ich hab's geschlossen. Man sagt ja, dass das Logo, beziehungsweise das Logo nicht, das Logo von NKD. Man muss auch sagen, das ist so eine Plastiktüte, ne? Wollte ich gerade sagen, das ist Plastiktüte. Und das Motto, schön, günstig. Ja gut, ich meine, das passt dann schon zu Nürnberg. Wollte ich gerade sagen, ne? Also, ja. Wenn schon, ne? Und wer 599 Millionen Euro Umsatz macht, der gehört da doch irgendwie... Der gehört in die Bundesliga und der ist da gerade dazu verpflichtet, einen Club wie den 1. FC Nürnberg zu sponsoren. Also gut. Ich meine, es ist... Ihr könnt erzählen, was ihr wollt, und ich kann mich aufregen, so viel ich will. Es ist und bleibt nur der zweitschlimmste Sponsor von allen Bundesliga-Vereinen. Der schlimmste ist die Telekom. Okay, dann sogar nur. So, ich shoppe mir jetzt hier noch schnell das Damendirndl mit Spitzenbluse und Schürze für 59,99. Man weiß ja nie. Wenn wir drei bestellen, ob wir es dann billiger kriegen. Man weiß ja nie, was der Sommer noch mit sich bringt. Ich shoppe das mal schnell. So. Wie war die Stimmung vor Ort? Ich muss sagen, ich war überrascht und ich kann auch hier nur ein Lob aussprechen an den Dortmunder Anhang. Also es waren, glaube ich, schon lange nicht mehr so viele Gästefans im Easy Credit Stadion wie letzten Samstag und ich bin im Stehplatzblock gestanden. Ach, du warst bei den Ultras? Nein, auf der anderen Seite. Bin leider ticketlos dahin gefahren und musste dann im Endeffekt das nehmen, was ich bekommen habe. Und das war ein Stehplatzblock so nebendran. Also ich dachte, du hättest dann aus Versehen ein Ticket für die Raw House Show gekauft. Die waren mit dabei, das ist glaube ich bei NKD, steht irgendwas drauf. Die ist bei NKD, genau. Als Flyer gibt's die. Aber nur im Dirndl, im Zusammenhang mit dem Dirndl. Mit Dirndl, wo Raw draufsteht vorne. Oh, das ist aber schön. Gell, das wäre doch mal, also... Übrigens guckt ihr auch immer Raw auf Sky. Also ich meine, das Raw der Premier League. Kennt ihr das? Natürlich. Das ist super, ne? Das ist mit so Comic-Style gemacht. Ich kenn's nicht. Du kennst es nicht? Das ist so eine Zusammenfassung vom Spieltag der Premier League. Das heißt Raw. R-A-R. Oh. Schon falsch. Ja, also die Stimmung war gut. Die Dortmunder, die haben ja eh immer Hummeln im Hintern, ne? Ja, es war schon beeindruckend. Also trotz, wenn ich war sogar eigentlich so weit weg von den Ultras, dass wenn beide Vereine oder beide Anhänger Stimmung gemacht, dass man die Dortmunder trotzdem gehört hat. Und das ist normalerweise nicht der Fall. Also die haben schon richtig die Kurve in Beschlag genommen. Also es gab selten eine Mannschaft, die das bisher so hinbekommen hat. Das bekommen eigentlich nur, sage ich mal, die Bayern hin, wenn sie nach Nürnberg fahren, weil sie natürlich auch zahlreich da sind. Und ich würde sagen, der HSV noch. Der HSV bringt auch immer sehr, sehr viele Anhänger mit von daheim, wenn sie in Nürnberg spielen. Und das war, die Stimmung war gut. Ich meine, natürlich, das Spiel war spannend. Während dem Spiel war jetzt, die Stimmung war ein bisschen angespannt natürlich, weil es halt doch immer so auf Messerschneide stand. So kurios natürlich die 6-7 Minuten, als Nürnberg geführt hat, bis zum 1-1 dann, da war da natürlich schon die Bude am Kochen. Und natürlich dann auch, wo es dann zu Ende war, war auch so ein bisschen die Enttäuschung mit dabei, weil man hätte ja mit ein bisschen Glück das Ding gewinnen können. Mhm. Und aber ihr habt schön gefightet, muss man wirklich sagen. Ich habe das Spiel in der Konferenz gesehen, aber mit Schwerpunkt auf Dortmund-Nürnberg. Also ich habe da dann das Öfteren auch mal so hingeschaltet. Ihr habt wirklich gefightet. Das finde ich immer schön. Ja, ist ja das, was den Nürnbergern so ein bisschen zum Vorwurf gemacht wird, egal gegen wen sie spielen, wenn sie gegen eine spielstarke Mannschaft spielen, wie auch Leverkusen, meckert seit Jahren drum, wenn sie gegen Nürnberg spielen, dass sie so einen harten Fußball spielen, dass sie noch mit Mann gegen Mann spielen. Aber warum sollen sie die Nürnberger das als Vorwurf machen lassen? Ich meine, sie spielen das, was sie können. Wenn sie so spielen würden wie gegen einen HSV, gegen eine Mannschaft mit begrenzteren Mitteln, dann wären sie untergegangen. Sie mussten einfach, du musst ja deinen Gegnern passen. Ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Dortmund ähnlich offensiv spielt, wenn sie in Madrid spielen. Als Vergleich. Wenn sie bei Real Madrid spielen würden in der Champions League, dann würden sie auch nicht mit purer Offensive dahin gehen, da bin ich mir sicher. Und naja, es gab ja dann so ein bisschen Theater, weil sich unser Jürgen Klopp, unser aller Liebling, ein bisschen aufgeregt hat, dann auch über den Schiedsrichter, weil er so viel oder so klein nicht gepfiffen hat. Und ach ja, im Endeffekt war es ein gerechtes Unentschieden, Punkt. Also ja. Das hat mich dann ein bisschen, es gab eine schöne Parallelen dann zum Spiel United gegen Southampton, gegen die Saints, habe ich mir irgendwie einen Tag später noch angeguckt. Und da hat Southampton auch gekämpft wie ein Löwe, hat auch geführt 2-1 eine lange Zeit, aber dann 3-2 verloren. Das kann ja dann mal schnell passieren durch diese klasse Individualisten von United. Das habe ich mir aber auch gedacht bei Dortmund, dass die da irgendwie euch noch durch Götze oder so einen einschenken. Aber es ist nicht passiert. Also da hat der Fußballgott es gnädig gemeint mit euch, weil irgendwie, es passiert ja dann doch immer, dass die bessere individuelle Klasse dann doch mal irgendwie noch ein Tor schießt, ne? Ja, natürlich, ich meine, du brauchst einen guten Tag gegen so eine Mannschaft, definitiv. Und mit einer was ich dir noch fragen wollte, der Schäfer, das habe ich jetzt bei Sky mitgekriegt, dass der Raphael Schäfer immer auf die Fresse kriegt bei euch in den Medien. Ich finde den klasse. Bei uns in den Medien bekommt er auf die Fresse. Er ist ein bisschen, er ist halt, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie mitbekommen, dass sie auf den so einschießen, weil er nimmt vielleicht ein bisschen den Mund manchmal zu voll. Ja, okay. Auch während dem Spiel, er ist einfach ein typischer Torwart, vielleicht deswegen, weil er ist ein typischer Torwart mit Ecken und Kanten und fällt immer, wenn es Ärger gibt oder so auf dem Spielfeld, dann ist Raphael Schäfer mit dabei, aber ich würde ihn jetzt nicht irgendwie als Grund für Misserfolge oder so darstellen oder wie es jetzt zum Beispiel bei Köln ist, dass da Fans eine Gruppe starten, wo sie gegen ihn schimpfen Pezzoni, oder so. Ne? Ja. Undenkt. Also so empfinde ich das eigentlich. Also er hat jetzt nicht dieses Standing wie manche andere Spieler, aber also bei den Fans jetzt speziell, aber ich würde ihn jetzt nicht irgendwie als Kandidat für auf die Fresse bezeichnen. Okay, dann, naja, vielleicht lügen die auch einfach nur bei Sky, kann ich mir auch gut vorstellen. Die lügen sowieso. Gut, ja. Kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar ist das Schalke 04 gegen Augsburg, und das können wir, glaube ich, ganz kurz machen. Schalke hat sich irgendwie gefunden. Die haben ja nicht groß irgendwie eingekauft, ne? Die haben den Banetta geholt, was ich einen guten Transfer finde. Sie haben Affelei jetzt geholt, was ich mag den Jungen, der ist wirklich großartig. Er konnte sich ja jetzt auch lange genug bei Barcelona auf der Bank ausruhen. Und Augsburg natürlich kein Maßstab, aber Schalke ist ein Kandidat für die Champions League Plätze, ganz klar. Immer. Immer, ne? Kann man sagen. Jetzt auch bald. Was bitte? Es hat keiner was gesagt. Der Stork hat doch gerade was gewinnen will. Ich habe nur gesagt, immer. So. Also jetzt bleibt. Man muss ja jetzt auch sagen, der Schalke 04 hat jetzt auch ein neues Stadion gebaut. Und zwar ist das die Tönnies Arena mit einem Fassungsvermögen von 3000 Plätzen. Habt ihr davon was mitbekommen? Ja. Ja, die Tönnies Arena, beim Doppelpass wurde sie ja groß beworben. Finde ich, ist ein Schmuckkästchen, ne? Oder? Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe nur was drüber gelesen. Aber ja, was soll er machen? Tiere? Das ist halt so ein Betonblock. Ich finde ja viel faszinierender über diese Maschinerie, die Dortmund da aufgestellt hat. Habt ihr das irgendwie mitbekommen? Nee, die haben da so ein neues Hightech-Trainingsgerät erfunden. Das sieht im Endeffekt aus wie ein riesiger Container, der steht auf dem Vereinsgelände von Dortmund. Und man muss einen Spieler hochstemmen. Nein, man weiß, also vielleicht, weil man weiß nicht so direkt was, also man weiß, was drin passiert, aber man hat noch keine Bilder und nichts davon, weil Dortmund da die Technik und so noch für sich behalten wollte. Du bist irgendwie, stell dir vor, du bist in einem großen Raum, ich schätze mal so groß, so 50 Quadratmeter, wenn es 50 Quadratmeter sind, ich glaube 6x6 Meter oder so, und um dich herum sind lauter Quadrate, und aus jedem von diesen Quadraten kann sich die Klappe öffnen, und dann kommt ein Ball raus. Und in dem Moment, wo ein Ball rauskommt, leuchtet eines von diesen anderen Quadraten, was links oder rechts von dir ist, auf, und du musst den Ball, der rausgeschossen wird, so schnell wie es geht, gegen dieses Quadrat schießen. Es soll der Ballbehandlung dienen. Es soll wahnsinnig helfen, um quasi diesen One-Touch-Football zu perfektionieren. Okay. Also das Ding muss Millionen kosten. Das hat sich Dortmund irgendwie dieses Jahr rausgehauen, und die ganze Bundesliga ist neidisch drauf. Aha. Dann können sie ja nur wieder Meister werden. Ne? Bitte? Oder in Madrid gewinnen. Damit, nur mit dieser Maschine. Was hast du gerade gesagt? Dann können sie ja nur wieder Meister werden, ja, aber ich... Ich hab da so ein Piepen auf dem Ohr. Ich glaube auch, der Patrick ist, glaube ich, weg. Ich glaube auch. Bist du noch da? Patrick! Ist weg. Naja gut, kommen wir zum nächsten. Oder wollt ihr noch was zu Schalke sagen? Man kann natürlich noch zu Schalke sagen, dass die ja jetzt hier durchaus mehrere Spieler weggeben, ja, nicht ganz weggegeben haben, aber hier Edu ausgeliehen haben an Fürth. Jurado ist nach Moskau ausgeliehen. Genau, ja, stimmt. Und hier der gute Metzelder, der war ja jetzt auch nicht da. Nee, der war beim Boxen, habe ich gesehen. Der saß neben Mats Hummels. Genau, aber irgendwie hat er sich da einen Finger ausgekugelt. Aus irgendeinem Grund, ja, ich weiß nicht. Oder zu tief in der Nase gebohrt, hätte meine Mutter gesagt. Ja. Hat er wahrscheinlich da mitgeboxt beim wo war er denn, bei Abraham? Bei Sturm, nee, der war bei Felix Sturm. Sturm. Bei Sturm war da. Ja, bei Sturm kann man schon mal sich einen Finger auskugeln, ne? Ja. Hat er. War aber auch ein Gewitter, was sie da losgelassen haben, oder? Habt ihr den Boxkampf gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Ja, immer wieder habe ich reingesappt so ein bisschen. Das ist auch nervig mit der Werbung ewig, ne? Eben, deswegen war das tolle, also ich schaue das eigentlich, wenn dann nur noch bei der ARD oder so, und letzte Woche beim Abraham-Kampf, das ist einfach toll. Ich meine, da achtest du ja auch, das ist das Highlight eigentlich mehr, das ist das Highlight für mich. In der Pause passiert, wenn der Fritz Dudek heißt. Der Fritz Dudek ist nicht vom Abraham, das ist der. Wie heißt er denn nochmal? Ah. Der immer vorredet! Ja, genau. Arthur, du bist sogar kurz davor, auf die Fritze zu kriegen! Ja, genau, der ist super, das ist einfach geil, dem dazuzuhören und das zu sehen. Und ich glaube, ich weiß zwar blöd, übers Boxen zu reden, aber Highlight an dem Kampf war dann, als er in der Pause vor der letzten Runde zum Abraham gesagt hat, so kennen wir dich gar nicht. Also ich mache jetzt den Slang nicht nach. Er sagt, so kennen wir dich gar nicht, so wie du heute boxst, und das ist ja Wahnsinn. Und dann der Abraham dann ganz cool, ja, ich hoffe, sie vergessen das auch nicht. Das ist so, die haben dann schon so ein geschakert. So. Ich meine, er war eine Runde vor dem Weltmeistertitel oder so und musste noch eine harte Runde in Kauf nehmen, und dann shakern die da so. Und fand ich gut, hat mir gefallen. Also und das wird es halt. Ich müsste 3-4 Mal nachfragen. Was? Red doch mal deutlich. Also, dass der das alles mitkriegt, das glaube ich nicht. Also. Kann natürlich auch sein. Aber sowas wirst du halt bei einem Klitschko-Kampf nie sehen, weil. Nee, scheiß halt, RTL. Siehst halt dann Werbung von NKD und Wiesenhof in sowas. Ja, echt. Sowas. Mann, ich kaufe mir nur noch meine Holzpilze bei NKD. Und die Dirndl. Meine Dirndl kaufe ich nur noch bei NKD. Mann, Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Diesmal 4-0 verloren, aber gegen einen Erstligisten. Frage ich euch, ist das schon eine Ansteigung, ein Anstieg der Leistung? Pff, wenn man jetzt schon, wenn man, es ist ja nur verloren 4-0 gegen einen Erstligisten. Es ist ja ein, es ist ja schon eine Steigerung im Prinzip. Ja gut, es gibt einfach so Tage, glaube ich, wo einfach alles gegen eine Mannschaft läuft, die meinen. Es da, war aber sie, auch teilweise unglücklich, ne? Sie haben ja nicht schlecht gespielt, sie haben eigentlich gut angefangen und dann gehst du unglücklich durch so einen abgefälschten Schuss, gerätst du in Rückstand, durch einen Sonntagsschuss kriegst du das 2-0, dann wechselst dein Spielmacher ein, von dem du dir hoffst, dass er offensiv Aktionen bringt, dann fliegt er innerhalb von 4 Minuten mit 2-mal Gelb vom Platz. Da läuft's einfach nicht. Und dann die Frankfurter haben halt einfach noch diese Aufstiegs-Euphorie, die kennt man ja, das ist ja jetzt nichts Neues, dass da ein Aufsteiger am Anfang noch ein bisschen mehr Engagement hat und ein bisschen einfach die Euphorie vom Aufstieg noch mitnimmt und dann verlierst du so ein Spiel 4-0, so hart ist. Ich meine, bitte, aber sie haben in Gladbach letzte Woche nicht schlecht gespielt, die Hoffenheimer. Unglücklich 2-1 ja, verloren. Ja. Also die können schon Fußball spielen und die haben sich auch stark verbessert, ne, vom Kader her, aber das läuft wirklich so unglücklich, ne? Wie war das? Der Abwehrspieler hat ja das 1-0 auch abgefälscht, ne, glaube ich, es war ja fast so ein Eigentor. Ja. Ja, wie heißt er denn? Wie heißt er? Genau. Der maximal pigmentierte Deutsche. Komper, Marvin Komper. Genau, der Komper hat den abgelenkt und dann geht's natürlich auch schon runter, ne, mit der Euphorie und ja, es lief wirklich scheiße und also großartig darf sich der Babbel nichts mehr leisten, dann ist er weg, dann ist er der erste Trainer, der seinen Hut nehmen muss, glaube ich. Ja, ich glaube, weil die ja. Firmen, also ich weiß nicht, ob die was mit dem Abstieg zu tun haben werden, aber das Ziel, was sie sich gesetzt haben mit den Neuzugängen mit Wiese und Derdiok und wie sie alle heißen und auch jetzt Patrick Ochs, den sie noch verpflichtet haben. Ja, Usami auch von Bayern, von dem man ja eigentlich auch viel hält. Ja, und Del Piero vom VfB, den verletzungsanfälligen ehemaligen Kapitän von Stuttgart, das sind gute Fußballer, aber es wird halt wahrscheinlich trotzdem nur ein guter Mittelfeldplatz, wenn überhaupt. Also das kann natürlich auch schnell so ein Abwärtstrend werden, ne? Wenn du unglücklich viele Spiele verlierst und weil also, man weiß es nicht. Man weiß es auch oft nicht. Aber absteigen werden sie, glaube ich, nicht. Sie werden auch, glaube ich, kein Abstiegskandidat sein. Patrick, hast du irgendwie was von dem Spiel gesehen? Ich habe das Spiel so nur in einer, ich glaube, Konferenz lief das, ne? Habe ich nur so nebenbei. Denke, du hast alle Spiele komplett gesehen, Magutz, da. Wollte ich auch gerade sagen. Hast du geschlafen dabei? Dann habe ich eher bei dem geschlafen. Also natürlich das zweite Tor hat mir gefallen. 30-Meter-Schuss mit rechts hier. Ja, sowas kommt dann auch noch dazu. Das schießt der nie wieder, der Typ. Firmin Schwegler, ja. Firmin, genau. Aber halt eben, wenn du einmal so eine Chance hast und dann steht hier der Wiese, die Pfeife steht dann irgendwie dort, wo die Würstchen wachsen und Pocahontas, bitte. Pocahontas. Genau, also irgendwie, natürlich, dann kommt ein auf das andere und dann haben sie eben das 4-0 und ist es eben so, ne? Ja, ist dumm gelaufen, aber ja, hast du Kacke am Schuh? Hast du Kacke am Schuh, ne? Ja, es läuft halt noch nicht. Man muss ja sagen, vor 13 Jahren hat das letzte Mal Frankfurt mit zwei Bundesligasiege begonnen, ne? Und für eine Nacht waren sie ja auch hier Tabellenerster. Ja, zu Recht. Ist das ein Trend in Richtung ernsthafter Konkurrenz von Dortmund und von absolut, von Dortmund, absolut. Von Dortmund und von Bremen? Absolut. Ist das ein ernsthafter Konkurrent? Ja, für Meistertitel, ne? Ganz klar. Da kommt ja Tobi später auch noch mit seinem goldenen Schuh um die Ecke. Auch nochmal ein kleiner Reißer, ein Schenkelklopfer. Bayer Leverkusen gegen SC Freiburg. Freiburg mit meinem Lieblingstrainer. Den Streit, ne? Oder heißt er Streik oder Streich? Streich, Christian Streich. Streich. Ne? Der Christian Streich. Ist der eine Type? Ich finde den großartig. Ja, hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema. Toller Mann. Ich finde den großartig. Freiburg, Abstiegskandidat, glaube ich schon, eins. Ne? Ja. Ja, ganz klar. Ganz klar. Sagt da der Patrick. Sagt er. Leverkusen hat sich gut verstärkt, ne? Sie haben Bender und Schürrle nicht abgegeben, ne? Was man ja immer so gehört hat. Beide hätte man für 50 Millionen verkaufen können an Bayern und an Chelsea. Haben sich aber dann noch gut verstärkt mit dem Carvajal. Wie heißt er? Pendejo. Aber ich glaube auch Champions League-Kandidat, ne? Ganz klar. Ja. Oder? Das kann man jetzt noch nicht aus. Sagen. Ja, weiß man. Internationale Plätze ist das Ziel, glaube ich, und das ist auch realistisch. Aber großartige Highlights irgendwie gab es da jetzt in der Partie nicht, ne? Nö, ich meine, sie haben letzte Woche auch in Frankfurt verloren. Ich meine, da war es. Da haben sie schlecht gespielt. Da haben sie wirklich also schlecht gespielt, ja. Da habe ich auch nur die Zusammenfassung gesehen. Ja. Nee, Leverkusen muss man auf dem Zettel haben. Und gegen wen müssen die nächste Woche? Nee, Quatsch, übernächste Woche, weiß man das? Ist ja schon wieder scheiß Länderspielpause, gell? Was war scheiß Länderspielpause? Ah, das ist doch ein Dreck. Ich bin im Stadion. Die spielen in Dortmund übrigens. Okay, das ist ein Knaller. Ich bin übrigens im Stadion diesen Freitag gegen die Färöerinseln. Ja, jetzt lacht ihr mich aus, aber hey, warum nicht? Warum nicht? Ne? Ich würde vielleicht... Nee, ich würde nicht gehen. 1-0 für die Färöer. Färöer. Gegen die Färöeraner. Wieso würdest du nicht gehen, Tobi? Ach. Ich weiß nicht. Ach. Ganz ehrlich, ist mir zu teuer. Ich weiß nicht, was du gezahlt hast, deine Karten, aber das wär's. Also aber meine, es liegt nicht in den Färöerinseln, sondern generell. Ich würde mein ganzes Geld sparen für alle EM-Quali-Spiele, wenn sie irgendein. Und würde dann lieber dann 2014 oder so nach Brasilien fahren oder so. Oder 2016 nach Frankreich. Nee. 16 ist Frankreich, ja. Tobi, jetzt habe ich aktuell leider einen Hall. Ich auch. Ich höre mich auch schon wieder doppelt. Ricky, bitte jetzt schneiden. So, technische Probleme behoben, hoffe ich jetzt mal. Ja. Ich höre da alle ganz normal. Patrick? Ja. Da bin ich. Alles klar, dann können wir ja weitermachen, da wo wir stehen geblieben sind. Aber die Frage ist, wo sind wir stehen geblieben? Wir reden einfach weiter über das Spiel Leverkusen gegen Freiburg. Patrick wollte, glaube ich, noch was sagen. An sich wollte ich nur noch mal fragen, wie das ist hier mit Leverkusen, das Stadion. 30.000 Leute passen rein, irgendwas mit, jetzt lese ich gerade bei Kicker, 23.000 waren da und bei Nürnberg gegen Dortmund 50.000 Leute. Ja, das Verhältnis. Das liegt ganz einfach daran, dass Leverkusen einfach nur eine Autobahnabfahrt ist. Bei Köln. In Leverkusen wohnt ja auch, glaube ich, kaum einer. Ich hab da mal getankt in Leverkusen. Das, siehst du? Das sind so die Highlights, die man mit der Stadt Leverkusen verbindet. Ja. Aber wobei, in Leverkusen gibt es immer nur, gibt es tatsächlich Volltreffer auch, ne? Also kann man 2-0. Ne? Was gibt's da? Voll. Ja. Das müssen wir piepen. Naja, kommen wir zu Bremen gegen Hamburg, das Nordderby mit Raphael Van der Vaart, aber nur auf der Tribüne. Jetzt habe ich's. Mit Silvio, ja, das ist natürlich das Highlight. Es wurde der Vertrag nicht eingereicht, ne? Ja, was war denn da los, frage ich dich. Also wie war das? Was war denn da? Mindestens bis 15:30 musste das Ganze doch eingereicht werden, da bei der DFL oder. Und das ist nicht geschehen, ne? Also. Das ist nicht geschehen. Da gab's ja auch mal nur irgendwie einen Vorwand, so. Ja, wahrscheinlich, er kommt jetzt im nächsten Spiel, ich weiß nicht, gegen wen spielt er, es war am nächsten Spieltag müsste man jetzt mal schnell einmal rausfinden, hier Tobi, weißt doch solche Fakten immer. Gegen Hannover wird gleich ein heftiger Knaller. Nee, gegen Eintracht Frankfurt. Spielen sie das nächste Mal in Frankfurt. Wird natürlich dann knallhart schon direkt, aber da kommt dann HSV wieder von, da blühen sie wieder auf. Mit Van der Vaart machen sie da wieder das Spiel. Ne? Also ich denke mal, hier diese Geschichte mit 2-0 jetzt gegen Werder, na klar, Werder gegen hier. Frankfurt, stimmt, ja. Stimmt. Ja, richtig, ne? Also Werder hier ganz stark, ne? Dritter Derby-Sieg in Folge gegen HSV. sieht echt bitter aus beim HSV. Sie haben da jetzt auf der 6 sich verstärkt, aber ob das jetzt, wie heißt der Stürmer nochmal? Könnt ihr euch den Namen irgendwie? Badei war der Sechser, den sie geholt haben, ne? Der irgendwie auch nicht überzeugen konnte, aber sie haben jetzt irgendwie einen Stürmer geholt, einen Letten oder so. Von wem reden wir jetzt? Von HSV. Meinst du Rudnevs? Rudnevs, genau. Also, ob das jetzt der Messias sein soll da vorne, der jetzt irgendwie Berg unter Druck setzen soll, der sowieso irgendwie von Spiel zu Spiel versagt. Ich weiß es nicht. Also ich meine, sie haben nicht nur im Mittelfeld ein Problem, sondern gerade im Sturm. Sie haben keinen Knipser. Ich glaube, das haben wir auch bei unserer Prognose für den HSV die Saison schon auf den Tisch gelegt. Und ich glaube, jeder macht es. Und mittlerweile bestätigt sich es einfach, dass der HSV auch mit Van der Vaart, ich glaube, Internet hat es gesagt, ganz betreffend, dass der HSV zwar einen guten Einkauf getätigt hat, aber dass Raphael Van der Vaart kein Heilsbringer sein wird. Eben. Weil es ist halt dann, jeder sagt das typische Floskel, aber es ist halt Mannschaftssport, wo 10 andere auch noch auf dem Platz stehen. Und Adler und Van der Vaart alleine werden das Ding nicht aus dem Dreck ziehen. Nee, eben auch diese beiden Sechser, Jiracek und Badej, die sie da geholt haben, das ist, wenn man einen Spieler von Wolfsburg von der Bank holt, irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt der große Leader ist. Er hat für mich auch nicht überragend gespielt jetzt gegen Werder. Also das sieht sehr, sehr kritisch aus. Also für mich fast schon ein Abstiegskandidat. Aktuell. Aktuell, aber so weit würde ich noch nicht gehen. Ne? Man hat ja, wie gesagt, man wollte ja eigentlich durch diese Van der Vaart-Geschichte, wollte man ja hier denn die Präsenz, also die Spielpräsenz auch ein bisschen wieder. Ja, so ein bisschen auch Finesse reinbringen ins Spiel. Ne? Es kommen ja irgendwie keine tödlichen Pässe mehr. Das ist ja kein Spielwitz mehr. Es ist eine Katastrophe. Der HSV steht für keinen Spielstil, meiner Meinung nach. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich Angst hätte vorm HSV. Es ging jetzt so los, wie in der letzten Saison das Ganze geendet hat. Ne? Also nicht stimmt, unbedingt ja. Schön. Stimmt. Wobei, wie es in der ganzen letzten Saison auch war, also da war es ja auch nicht jetzt unbedingt berauschend, wie es aufgehört hat. Und es gab ja in der letzten Saison noch Spieler wie Aogo, die dann noch irgendwie Lichtfleck irgendwie am Firmament waren, aber jetzt Aogo mit haarsträubenden Fehlern, ne? Ich sag nur da diese Grätsche da zum Elfmeter, also dem versagen gerade völlig die Nerven und ich sehe da jetzt irgendwie keinen Spieler, der da irgendwie vorangeht. Vielleicht ist es Van der Vaart dann. Es ist auch ein bisschen Adler, wie ich finde. Der macht sich da ganz gut im Tor. Bester Mann auf dem Platz, ne? Ja, finde ich auch. Also würde ich unterschreiben. Also er war der beste Mann. Sonst hätte es auch irgendwie mit 6-7-0 vor allen Dingen Elfmeter gehalten von Hand. Und das war irgendwie Sache auch, erst der dritte Elfmeter. Der angetreten ist, ne? Zum zweiten Elfmeter. Ja, zum zweiten nochmal, ne? Und ja gut, aber das und vor allen Dingen dieselbe Ecke geschossen hat. Ja, aber Leute, jetzt mal ganz ohne Witz. Ist zwar schön, dass der Adler gerade so gut ist, aber es war trotzdem meiner Meinung nach falsch, ihn zu verpflichten, weil sie hatten im Tor hatten sie keinen Handlungsbedarf. Das haben wir bei der Prognose gehabt. Natürlich ist René Adler ein toller Torwart, aber ich muss doch keinen sehr guten Torwart verpflichten, wenn ich schon einen guten habe und dann meinen beschissenen Sturm oder meinen guten Sturm, den ich ja noch letzte Saison hatte mit Petric und Guerrero, den zu verkaufen und dann nichts zu tun, außer einen Rudnevs, der mit Glück einschlagen kann und meine ganze Verantwortung auf Markus Berg und Heusung Min oder Heuming Son oder wie dieser Japaner oder Asiate oder Koreaner auch immer heißt, zu legen. Das funktioniert nicht. Man kann doch nicht da noch einen Pfund drauflegen, wo es nicht sein muss. Und ja, da, wo tote Hose ist, da lässt man es. Der Arnesen hat ja den Adler-Transfer damit begründet, dass er gesagt hat, dass wenn ein Spieler dieser Klasse zu haben ist, muss man da zugreifen, egal wie die aktuelle Situation aussieht. Richtig, aber der Kerl wird auch nicht umsonst spielen. Der wird auch bestimmt seine 3-4 Millionen im Jahr verdienen. Ja, aber eine 3 wird er stimmt kriegen, und wenn, ja. Und wenn der einen Dreijahrestrag abgeschlossen hat, dann bekommt er 10 Millionen. Die 10 Millionen hätten wir auch in den einen oder anderen Sturm investieren können. Aber ja, also. Also siehst auch erhebliche Probleme in der Offensive, ja. Die natürlich Van der Vaart beleben kann. Also da müssen wir zugeben, dass das schon eine Lösung ist. Ja, natürlich. Und klar, die Jungs, die was da jetzt alle spielen, die können alle Fußball spielen. Da müssen wir uns nicht so machen. Das sind keine Kreisklasse-Spieler, das sind keine Klassenunterschiede im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die da in der ersten Liga spielen. Es hat viel mit der aktuellen Stimmung, viel auch mit dem persönlichen Gefühl für den Verein und dem Wohlbefinden zu tun. Ich meine, hat einer von euch schon mal die Doku gesehen von Thomas Broich? Tom Nein. Meets Sisu? Hat es schon mal einer von euch gesehen? Nee, leider nicht. Lege ich euch ans Herz. Guckt euch das Ding an. Anhand von Thomas Broich sieht man, dass es zu einem guten Fußballer weitaus mehr wie nur Talent gehört, dass er in einem Verein gut spielt. Es gehört einfach das komplette Umfeld dazu. Ich meine, ja. Es ist Wahnsinn. Thomas Broich hat nur ein bisschen was draus zu erzählen, hat beim ersten FC Köln in der zweiten Liga gespielt und hat sich damit Abstand am wohlsten eigentlich gefühlt von allen Vereinen, wo er war, davor. Bis er nach Australien ein Spiel ging, obwohl er nur in der zweiten Liga gespielt hat, aber er hat einfach gesagt, das hat privat gepasst. Er hat in einer tollen WG gelebt mit fünf Leuten zusammen, wo er sich gefreut hat, wenn er die sieht, wo er sich gefreut hat, dass er ins Training kann, wo einfach das Umfeld gepasst hat. Und ich will damit nur sagen, ein Artjom Rudnevs ist mit Sicherheit auch ein guter Stürmer und wird mit Sicherheit auch seine eine oder andere Bude machen, wenn er sich denn wohlfühlt beim HSV. Aber da wird ja so auf die eingekloppt, auf die Jungs. Da muss mehr wie ein Van der Vaart, glaube ich, natürlich kommen. Natürlich, also die Hamburger Medien sind da sehr skrupellos. Aber ich habe jetzt noch mal eine sehr interessante Aussage nach dem Spiel gegen Werder Bremen von Thorsten Fink. Und zwar hat er gesagt, bei einem Interview, weiß nicht, ob das bei Liga Total oder so war, wurde er gefragt, wie es jetzt weitergehen sollte und ob es jetzt wirklich gegen Abstiegskampf geht. Da hat er gesagt, nein, jetzt wollen wir erst recht unter die Top Ten. Was können Sie ja sagen. Muss er sagen, was soll er denn sagen? Muss er das sagen? Er ist so ein Typ. Er ist ein Typ, der nicht gegen einen Abstieg spielen will. Und wenn sie nicht die nächsten 4 Spiele im Stück gewinnen oder in den Top Ten sind, dann ist der in 6 Wochen ist der weg. Wenn überhaupt noch 6 Wochen. Und dann musst du einen holen, der sich mit dem Thema, der sich mit dem beschäftigt, der weiß, wie sein Team dasteht. Ich meine, wenn man Thorsten Fink zuhört, dann könnte man meinen, er trainiert bei einem UEFA-Cup-Aspiranten. Ja, aber macht man sich nicht auch mit so einer Aussage unglaubwürdig? Weil, also machen wir uns nichts vor. Maximal Platz 10, er will unter die Top 10 kommen. Mit dem Spielermaterial und der aktuellen Verfassung der Mannschaft ist das absolut unmöglich. Ja, aber Chris, lass doch mal erstmal hier zum Beispiel dieser Bardell, der da neu kam, der hat am Dienstag noch für Zagreb in der Champions League gespielt und musste jetzt schon direkt hier einen Einsatz für HSV ablegen, gegen eine, haben wir gar nicht so richtig drüber gesprochen, jetzt über Werder an sich. Ich denke mal stark auch wie zum Beispiel hier Clemens Fritz hat auf links gespielt. Mhm. Zum zweiten Mal schon jetzt, ne? Und das, ich glaube, das letzte Mal, da habe ich ein bisschen mir das angeschaut, irgendwie bei Hertha, als er noch bei Hertha war, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ja, glaube so 5 Jahre oder so, ne, ist das her. Tobi mal wieder das Geschichtsbuch öffnen. Damals, als Clemens Fritz damals bei Hertha BSC Berlin stand, habe ich noch, nein, will ich nicht erzählen, aber da gab's damals schon Farbfernsehen? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, da gab's aber noch keine Bundesliga. Stimmt. Das war noch Berliner AK, meinst du, oder? Da war der Berliner AK noch in der Champions League. Richtig. Er wollte noch was über Werder Bremen sagen. Also ich meine, sie sind in einer klasse Verfassung gegen Borussia Dortmund beim Eröffnungsspiel der 50. Bundesliga-Saison. Haben sie auch schon eine gute Leistung abgeliefert und ich sehe da auch einen Aufwärtstrend und ich glaube, das ist ein Euroleague-Aspirant. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich ja vor der Saison, wo wir unsere Prognosensendung hatten, nicht gedacht, dass sie das irgendwie noch packen mit dieser komisch zusammengewürfelten Mannschaft. Sicher, ich dachte, wir hatten eigentlich Werder Bremen relativ gut eingeschätzt bei uns. Du. Ich? Okay, dann habe ich wohl bei Rede recht. Bis jetzt. Da gab es ja auch nicht diese Transfers wie Elia und so, glaube ich, wo ich das gesagt hatte. Also, da war das ganz frisch. Ja, aber da war das ganz frisch, ja. Und Akpala haben sie jetzt geholt, ne? Wird man sehen, ob der da in der Offensive noch irgendwie dem Pedersen ein bisschen Druck machen kann. Also das ist eine sehr interessante Mannschaft, Werder Bremen. Also da ist, glaube ich, alles drin. Vom Mittelfeld bis zur Euroleague kann da mit der Mannschaft alles passieren. Sehr jung und sehr neue Mannschaft. Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Petersen hat ja ein Tor geschossen. Was glaubt ihr, war das sein erstes oder hat er schon mehrere geschossen? Also ich weiß es, aber Bundesliga-Tor generell? Ja, generell für Werder. Generell für Werder? Für Werder war es sein erstes. Ja. Sogar, ne? Glaubt man das? Also ich habe das gar nicht, als ich das gelesen habe, hier in der Kicker habe ich das gar nicht geglaubt, ne? So erst sein erstes Tor, ne? Meinst du jetzt in den Testspielen oder was? Hat er auch kein Tor geschossen? Ja, gut, also Testspielen weiß ich nicht, aber generell in Pflichtspielen. Ja gut, da gab es jetzt auch noch nicht so viele. Und im Pokal haben sie ja 4-2 verloren. Wo haben sie gespielt? Wir reden gerade von Bremen. Oder Bremen. Sowas? Bremen bei Preußen Münster haben sie verloren 4-2. Münster, ja. Aber hätte ich jetzt gedacht, aufgrund, dass er ja halt eben jetzt übergangsweise, wie es hier dieser Akkala oder wie er heißt, bis der kommt, dass er quasi ja im Sturm jetzt steht, ne, dachte ich, dass er schon mehrere Tore jetzt geschossen hätte. Aber gut. Gab ja noch nicht so viele Möglichkeiten. Und international sind sie ja auch nicht vertreten, also konnten sie auch noch keine Quali-Spiele machen in der Europa League. Waren ja erst 3 Spiele jetzt im Endeffekt. Ja. Ja. Na gut, kommen wir zu Fortuna Düsseldorf, dem Aufsteiger mit irgendwie 21 Transfers und Borussia Mönchengladbach, die auch viele, viele Spieler geholt haben. Ein müdes 0-0, da habe ich leider gar nichts gesehen. Eine kurze Zusammenfassung, aber ich glaube, so viel gibt es darüber auch gar nicht zu verlieren, oder? Antworten. Eigentlich nur, dass, glaube ich, nur 4 Neuzugänge von den 19 gespielt haben. Ach, hör auf. Von Anfang an. Es waren nur 4, ich glaube, maximal 5, aber ich glaube, es waren 4 Neuzugänge bei Düsseldorf nur. Auf dem Platz. Mhm. Der Rest war alles alter Besen und die Neuen waren alle. Naja, oft lernen die ja auch noch ganz gut, ne? Ja, Mama ist es gar nicht so schlimm. Verkehrt. Wollen wir gleich weiterspringen? Was haltet ihr von Lüb de Jong? Ja, das ist natürlich eine Frage, ne? Also er hat also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hier in der Sky-Zusammenfassung sehr, sehr gut gespielt oder sehr bemüht auf jeden Fall. Ist er denn ein spielender Stürmer? Also seine Statur lässt ja darauf deuten, das habe ich auch so in den Champions-League-Qualifikationsspielen gesehen, dass er da einfach so eine Kante ist vorne. Aber ja, ist er jetzt auch ein Spieler, der auch was vorbereiten kann irgendwie? Ich habe das noch nicht so richtig mitbekommen. Wird sich zeigen, also er kann es auf jeden Fall, also er hatte ja ein paar Chancen auf jeden Fall gehabt, aber kam halt eben dadurch, dass hier Torwart, wie heißt er? Der Giefer, Stegen? Ne? Giefer? Giefer, ja, Giefer. Ach so. Sprechen wir jetzt von einer richtigen Mannschaft, ne? Ja, dass die quasi da so ein bisschen natürlich auch alles pariert haben, ne? Und deswegen kam am Ende ja das 0-0 zustande. Aber so hat er schon was nach vorne auch gebracht, aber man wird sich zeigen. Das wird sich zeigen, denke ich auch. Der hat halt dann doch ein bisschen viel Druck. Ob die Euro wert waren, weiß man noch nicht. Genau. Kann man jetzt noch nicht einschätzen. Ja. Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Der VfL Wolfsburg gegen nur der HSV, ach nee, das war ein anderer Club, gegen Hannover 96. Natürlich live gesehen und tja, was war da los? Habt ihr das Spiel gesehen? Ich will jetzt nicht irgendwie meine Fanbrille aufsetzen, aber die haben wir mal richtig verprügelt. War deine Familie im Stadion? Meine Familie war im Stadion, ja. Nur ich musste vom Fernseher. Die waren auf dem Platz, ne? Ja, also könnte man fast meinen, dass meine Familie auf dem Platz war. Wahrscheinlich hätten die noch besser gespielt. Also ich habe nichts gesehen von dem Spiel, leider, weil ich unterwegs war gestern, aber 04 sagt eigentlich alles aus, oder? Also ich hab's mir angeguckt und das Einzige, was mir gefallen hat bei Wolfsburg, war Diego, dass der jetzt wieder Fuß fassen darf bei Er hatte Wolfsburg. Wirklich nur ein paar gute Momente, hat ein paar schöne Pässe gespielt, aber mehr war da auch nicht. Wolfsburg wirklich erschreckend schlecht mit Josué als 6. Das geht nicht mehr, habe ich das Gefühl. In der Meistersaison war er noch eine tragende Säule der Mannschaft, aber jetzt geht das gar nicht mehr. Josué ein absoluter Totalausfall. Olic hat ein bisschen geackert, mehr aber auch nicht. Also das war wirklich gar nichts. 96 hingegen, muss man aber auch mal sagen, hat extremst gut kombiniert. Das 1 und 2-0 waren überragend rausgespielt mit Arthur Sobiech überraschenderweise im Sturm. Also da ist einiges drin in dieser Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn da jetzt auch noch in naher Zukunft der Mem Juf wieder fit ist, muss man da ja fast schon, muss einem da als Gegner schon Angst und Bange werden. Aber also das wird sehr interessant, wie es da mit 96 weitergeht. Also Patrick, du hast es auch gesehen, das Spiel. Es lag nicht unbedingt daran, dass Wolfsburg jetzt so schlecht war, sondern bei 96 war auch wirklich gut. Also das kann man jetzt nicht anders sagen. Na, also ich bin ja auch von Wolfsburg bin ich ja ganz, also kann man sich ja eigentlich nur kaputt lachen, oder? Darf man das? Also ja. Gibt ja sicherlich auch Wolfsburg-Fans, die zuhören, ne? Aber Magath, der zerstört ja alles, wo er hingeht, ne? Also wann hatte das letzte Mal was Erfolgreiches? Also, naja, 2009 Meister mit Wolfsburg, ne? Ja gut, aber hat er davor auch diese seine ganzen 20, 30 Spieler geholt? Also so wie er das jetzt bei Schalke gemacht hatte und so wie er das jetzt hier auch jetzt wieder in Wolfsburg gemacht hat? Hat er das damals bei der Meistersaison quasi auch gemacht davor? Weiß das einer? Also er hat es nicht gemacht. Ich weiß, ich war das noch. Ja, genau. Weder beim VfB Stuttgart davor, noch bei Bayern München, noch bei Frankfurt, noch bei Bremen, noch bei Scheiße, überall wo er war. Irgendwie denkt er sich, irgendwie bei bei Schalke hat es angefangen eigentlich. Sobald er Geld in der Hand hat, flippt ein bisschen aus. Und jetzt hier, was man lesen konnte, gestern Abend noch, der Jaga soll jetzt nach London gehen, also nach Fulham. Mhm. Ist auch schon fix, der Transfer. Ist schon fix sogar. Ja gut, also da sieht man, ne, also der Jaga ist ja kein schlechter. Nee. Ist eigentlich nur einer, der so ein bisschen positiv auffällt in dem Team. Ja, wollte ich gerade sagen. Und das, ich weiß nicht, wo soll es hingehen mit Wolfsburg, ne? Jetzt vor allen Dingen auch, wenn man jetzt sagt, okay, gut, machen wir irgendwann mal einen Cut. Dann ist Magath wieder weg. Ja, und? Dann sind aber trotzdem, das siehst du ja bei Schalke. Dann hat der Club noch so viele Altlasten mit komischen Spielern. Irgendwelche, man müsste die mal tatsächlich alle auszählen hier, die ganzen Verrückten. Also, aber wie man einen Naldo verpflichten kann für 5,5 Millionen, das ist mir ein absolutes Rätsel. Also, ich meine jetzt nicht nur seine Verletzungsanfälligkeit, sondern die große Leistung konnte er natürlich in letzter Zeit gar nicht bringen, weil er nur verletzt war. Die Bremer lachen sich ins Fäustchen. Die lachen sich ins Fäustchen, na klar. Die haben sich da jetzt hier schön den Akpala geholt und so. Und die haben natürlich mit Pogatetz einen guten Mann geholt von 96. Wir haben hingegen den Philippe geholt, wo wir eigentlich dachten, das ist eine bessere Lösung. aktuell kann man sagen, er ist fast gar nicht Bundesliga-tauglich. Er ist eine Katastrophe, was man so hört, was ich so von Bekannten höre, die auf der Mehrkampfanlage in Hannover beim Training irgendwie mitsehen. Aber ja, also ich Wolfsburg, da sehe ich nix im Prinzip. Klasse Spieler, der Bas Dost, der ist ja irgendwie auch Torschützenkönig in Holland gewesen. Ich hätte gedacht, das war der Jong. Nee, es war, habe ich mich vertan, es war der Bas Dost. In der letzten Aufgabe. Ja, ich meine, sie haben ein gutes Team, da kannst du immer noch sagen, was du willst, aber sie haben auch nicht schlecht gespielt in Stuttgart haben sie auch nicht schlecht gespielt, aber sie haben einfach zu viele, wie du schon sagst, auch zu viele Problemkinder. Ich meine, du hast da einen wie heißt der ist ein Schwede, Norweger, Kjær, der war ausgeliehen, ich glaube, nach AS Rom, oder wollte nach AS Rom. Er war ausgeliehen bei der Roma und ist dann wiedergekommen. Richtig, genau. Und Magath wollte ihn nicht mehr. Der will ja, keine Ahnung, ein Viertel von seiner Mannschaft möchte er unbedingt los haben. Er sagt, diese Spiele werden in seinem Kader keine Rolle spielen. Ja, jetzt geh mal Montagmorgen ins Training und ein Viertel von deinem Team, da hast du keinen Bock drauf. Nee, eben. Die gehen mit Sicherheit nicht mit einer riesen Freude zum Training und sowas springt halt über auf den Rest der Mannschaft und der kauft sich tot. Und wo der war eigentlich Rulic? Rulic, der hat ja gespielt, ne? Der hatte gespielt. Hat man den gesehen? Der hat da links ein bisschen die Außenbahn beackert, wurde aber von Cirundolo völlig neutralisiert. Also da kam auch nichts. Der war aber auch völlig allein auf weiter Flur. Der Bas Dost, der ist fast nicht in Erscheinung getreten, also gar nicht. Der hatte, glaube ich, keinen Torschuss oder so. Ja, also ich kann dir nicht sagen. Es sind gute Spieler, ne? Der Dost muss ja gut sein. Über Olic brauchen wir uns nicht unterhalten. Ein klasse Spieler. Sie haben für mich keine Mannschaft. Das sind für mich zusammengekaufte Spieler mit Naldo Pogatetz hinten in der Innenverteidigung. Dieser Fagner, der Rechtsverteidiger, auch eine Katastrophe. Also es tut mir leid. Es ist für mich ein Haufen Vollidioten. An sich ist das ja aber trotzdem... Ja, so von der Idee her ist das ja nicht schlecht. Man er hat ja auch Glück mit Dzeko, ne? Den hat er irgendwie für 3,50 Mark geholt. Kann ja auch gut gehen, ne? Nur leider geht es in letzter Zeit absolut nicht mehr gut, seine. Ja, richtig. Du hast es richtig gesagt, er hat ihn für 3,50 Mark hat er geholt, genauso wie er, wie hieß er der andere? Der Grafit. Den hat er, glaube ich, für 1 Million oder für 1,5 Millionen damals geholt. Ja. Ja, aber auch nicht für viel. Aber darauf kommen wir jetzt nochmal zurück, auf sein Wahn. Ich meine, jetzt bezahlt er 10 Millionen für den Trash letzte Saison. Oder seine, was hat Bas Dost gekostet? Weiß ich gar nicht. Der hat was gekostet, ja. Ich glaube, an die 10 Millionen. Eben. Also, erfolgreich war er im Endeffekt nur bei einem Verein, den er beim VfB war er erfolgreich damals, weil er ein junges Team bekommen hat mit jungen Wilden. Da frage ich dich kurz, Tobi. Kann man den Magath mal kurz ausleihen für eine Saison? Nach Nürnberg? Warum? Nein. Als was? Als Spieler. Mach das so, Mensch. Magath als Spieler, für was? Ja. Weiß nicht. Für mich ist der aktuell als Trainer nicht mehr tragbar. Nein, den kannst du höchstens irgendwie nach zu den Scheichs schicken und dass er dort irgendwie Europa quasi leer kauft und alles nach Saudi-Arabien hinzieht und dann kann er dort machen, was er will. Aber wenn er seine Einstellung nicht ändert, dann schon, aber vielleicht checkt das ja irgendwann, dass es nicht mehr funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Felix Magath, so verrückt es jetzt vielleicht klingen mag, wenn es nicht gut gehen soll in Wolfsburg, dass der dann vielleicht bei einer Mannschaft wie Köln oder so anheuert. Bei einem Zweitligateam, wo dann vielleicht, wie gesagt, wenn er das realisiert, dass er einfach nicht die finanziellen Mittel hat und dann bei einem Traditionsclub wie Köln oder so vielleicht da anheuert und den dann ein bisschen pusht, weil ich glaube, ich habe nicht, die zwei Liga verfolge ich nicht so genau, aber ich glaube, so ein Felix Magath würde Köln oder so gut tun mit seiner alten Einstellung, die er hatte, wo in Stuttgart war, wo quasi der Quelix war, wo der Quelix ohne Geld im Endeffekt. Gibt dem Felix Magath Geld und das kann gut gehen, aber okay. Man aber muss ich jetzt, muss kurz, Ich muss kurz nochmal zu 96 zurückkommen. Und zwar sehe ich da auch irgendwie so Parallelen zu Dortmund in der ersten Meisterschaft, in der ersten Meistersaison vor 2 Jahren. Oder was heißt in der ersten Meisterschaftssaison? Vor 2 Jahren, wo sie Meister geworden sind. Da bringst du jetzt einen Kocker Rausch als Linksverteidiger, weil Panda und Schulz verletzt sind. Und der macht das Spiel seines Lebens. Das ist ja fast schon so eine Analogie zu der Dortmund-Saison vor 2 Jahren, wo du wirklich jeden reinbringen konntest. Und der hat auf dem Level gespielt, auf das irgendwie die Mannschaft hatte. So. Er ist nicht abgesagt, er wurde mitgetragen. Und das sehe ich auch gerade irgendwie bei 96. Ich sage nur Andreasen. Ja, es ist unser Spieler Nummer 1 im Moment mit Hushti. War 30 Milliarden Jahre verletzt und spielt jetzt im Moment die Spiele seines Lebens. Also das sieht ganz gut aus bei 96. Hallo? Alter. Kann man nur so sagen. Ja, ja. Kann man nur sagen, ne? Kann man nur sagen. Gut, kommen wir zum... Ich halte es für zu früh, so eine Prognose jetzt schon aufzustellen. Für 96? Aber, ja. Aber ich habe keine gesagt, großartige Prognose gesagt. Ich sage nur, es sieht sehr gut aus. Ja, definitiv. Wer nach zwei Spielen 6 Punkte hat, bei dem kann man sagen, es läuft definitiv. Aber jetzt gleich hier ein Ding rauszuhauen, wie es sieht aus wie bei Dortmund vor 2 Jahren. Nein, ich habe damit nicht gesagt, dass sie Meister werden. So ein Quatsch. Okay. Das meine ich nicht. Ich meine, Euroleague ist drin. Ja, ich meine, die haben es jetzt 2 Mal miteinander geschafft. Das sollte schon wieder das Ziel sein dieses Jahr. Kein Thema. Nee, ich meine jetzt nicht hier irgendwie. Ich meine nur, dass du da jetzt einen Rausch auf links in der Abwehr bringst, dass er noch nie vorher gespielt hat. Und der spielt auch klasse, das meine ich, weißt du? Und das. Ja, aber die können doch auch alles spielen. Also jetzt mal ohne Kack, die spielen doch auch nur. Das ist doch kein großer Unterschied, ob der jetzt zentrales Mittelfeld spielt oder Außenverteidiger. Die können alle kicken. Und wenn es läuft, dann läuft's. Das meine ich eben, ja. Ich meine, außer einem Podolski kannst du jeden Stürmer defensiv stellen und es funktioniert. Okay, Tobi, dann. Tut mir leid, dass ich deine These da ein bisschen in... Dass du die widerlegen musst, aber dafür bist du ja auch da. Ich bin ja auch der beste Mensch der Welt. Eben. Ich darf das sagen. Ja. Ja, kommen wir zum Sonntagabendkracher Bayern München in der neuen AWD-Arena. Allianz-Arena. Habt ihr das mitbekommen? Dass die Allianz-Arena geupgradet wurde? Nein, aber was haben sie denn gemacht? Sie haben von 69.000 auf 71.000 die Plätze irgendwie erhöht. Und wie? Indem sie neue Stühle hingestellt haben. Das funktioniert aber eigentlich, oder? Wie bitte? Also, ich weiß, dass Nürnberg, nur weil wir es davon hatten, dass Nürnberg aufgerüstet hat oder 50.000, ich weiß, dass Nürnberg es so gemacht hat, indem sie den einen oder anderen Block getauscht haben, und zwar so, dass sie halt im Endeffekt mehr Stehplätze im Stadion verkaufen können. Und deswegen bekommt Nürnberg jetzt 50.000. Mehr rein. Ich weiß nicht, warst du schon mal in der Allianz Arena? Ich war einmal, ja. Ich war jetzt ein paar Mal und ich weiß nicht, wo sie da mal Stühle hinstellen wollen. Ja, vielleicht ganz oben nochmal was. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht haben sie es genauso gemacht wie in Nürnberg, dass sie da irgendwie was verschoben haben. Dass sie vielleicht einen Stehplatzblock mit einem Sitzplatzblock getauscht haben und deswegen da mehr Leute reingehen. Könnte ich mir vorstellen. Ob so ist, weiß ich nicht. Also habe ich jetzt noch nichts davon gehört. Vielleicht haben sie der Gästeblock ist ja ein Mini-Block, also ist schon ein bisschen eine Unverschämtheit da. Das ist so eine Spalte nur, ne? Eben, das ist oben im Exos da reingibt. Vielleicht, ich bin da mal oben gewesen, als Nürnberg da gespielt hat. Das ist nett, das ist niedlich, aber es fällt halt mal sowas von null auf. Also, was ein bisschen schade ist, weil in München halt die Stimmung doch manchmal ein bisschen, wenn sie nicht gerade 6-1 führen gegen Stuttgart, dann ist die Stimmung... Ja, da war aber die Stimmung nach dem 6-1, so ab der 70. Minute war die aber auch im Keller, muss man sagen. Die waren satt, die Fans. Man muss dazu sagen, sie haben gegen den VfB Stuttgart gespielt. Also wer das Spiel gesehen hat, muss sich auch denken, das war eine Frechheit. Ne? Stuttgart führt 1-0 durch ein klasse Tor. Schön herausgekämpft und die Münchner denken sich einfach nur, okay, müssen wir halt einen Gang höher schalten und knallen die Stuttgarter völlig weg. Ich habe mir schon da den Bobic da an der Linie angeguckt, wie er sich gefreut hat und sich wahrscheinlich insgeheim wirklich gedacht hat, hier ist was zu holen. Aber nee, ohne die Bayern aktuell in einer guten Verfassung und ja, dann mit einer Einwechslung in der 70. Minute mit einem Martinez, was ja eigentlich nur von Dekadenz so strotzt, oder Tobi? Also das ist ja schon frech. Findest du? Ich meine, es war eigentlich von Anfang an klar, dass der ein paar Minuten bekommt und ob es da jetzt 6-1 steht oder 1-1, der wird auf jeden Fall, vor allem halt für die Fans, ich meine, die Fans wollten, es war klar, dass er den nochmal bringt. Wollten ihn natürlich auch sehen und Ja, ich meine, ich freue mich für den Luis Gustavo, den ich ja eigentlich für einen guten Fußballer halte. Stimmt, ja. Und der hat sich mit Sicherheit, ja, am meisten gefreut von den 6 Torschützen gestern, dass er ein Ausrufezeichen setzen konnte, dass er noch nicht ganz abgeschrieben ist, trotz der 40 Millionen für Martinez, weil Schweinsteiger hat gestern zwar auch wieder gut gespielt, aber gesetzt ist er bestimmt nicht, wenn Gustavo seine Form halten sollte. Schweinsteiger vielleicht so weitermacht wie bisher, mit Ausnahme jetzt gestern, dass er ein bisschen wackelt, dann könnte ich mir auch schon vorstellen, dass da mal Martinez und Gustavo als Starting 11 Defense, Midfield, Doppel-Sechs spielt. Also, weißt du? Vielleicht spielen sie auch noch mit 3-6 und so 6-6-6. Kann ja auch mal sein. Das kann sein, natürlich. Weil Martinez ist ja, glaube ich, schon relativ variabel. Der kann mit Sicherheit auch mal die 10 geben. Wenn es nicht laufen sollte, naja, obwohl bei Groß wir da, glaube ich, wieder bessere Alternativen haben mit Toni Kroos, der auch wieder ein klasse Spiel gemacht hat. Patrick, hast du das Spiel gesehen? Ich habe das Spiel, nebenbei ein bisschen verfolgt. Ich hatte da doch dann das Fußballwochenende quasi ein bisschen ausklingen lassen. Aber sollte ja auch gönnt sein. Nee, Bayern hat damit 6 Punkte. Wollen wir mal auf die Tabelle gucken oder ist das Nonsens? Ich hab hier eine Tabelle, die würde ich gerne gleich nochmal vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr von den Facebook-Ranking von der Fußball-Bundesliga gehört habt. Nee. Geht das nach Facebook-Fans oder was? Das geht nach Facebook-Fans, nach Auftritt quasi nach Aussehen der Page von Facebook und sowas alles und nach Interaktion mit den Fans. Oh, na dann erzähl mal. Ratet mal, wer ganz oben steht? Mainz. Nein, natürlich Bayern, Mensch. Die Bayern, schön, ja. Also Bayern mit irgendwas mit 4,7 Millionen Klicks. Mhm. Ultra-Content, Ultra-Auftritt, Ultra-Interaktion. Dann kommt irgendwas mit, ich überfliege das mal, also Dortmund, Gladbach, Hamburg auf Platz 4. Und ganz unten quasi Wolfsburg. Die haben irgendwas mit 74.000 Fans nur bei Facebook. Willst du mich verarschen? Ist so. Das gibt's ja gar nicht. Ich kann nicht glauben, dass Wolfsburg mehr hat wie Hoffenheim. Also Wolfsburg hat weniger als Hoffenheim. Hoffenheim hat zwar weniger Fans, 55.000 bei Facebook, aber bringt mehr Content, also mehr Inhalt. Das ist ja. Und deswegen wurden die da auf Platz 16, Hoffenheim. Also wenn es nach dieser Tabelle gehen würde, wäre Hoffenheim quasi auf den Relegationsplatz und Mainz und Wolfsburg abgestiegen. Und Dortmund ist ja auch weit oben, oder? Ja, wie gesagt, Dortmund Zweiter. Gladbach Zweiter. Dritter, Hamburg Vierter. Und dann quasi da in der Mitte irgendwo Schalke und so. Diese ganzen und Hannover, Vereine. Wenn man mal kurz fragen dürfte? Hannover auf Platz 6. Auf Platz 6. Naja. Ja. Hinter Bremen. Weil Hannover hat natürlich 170.000 Fans nur und Bremen hat 419.000. Mhm. Das nochmal kurz zu den Social Media Ambassador. Ja, genau. Du bist ja jetzt hier der Social Media Ambassador. Aber kommen wir doch mal zur. Der echten Tabelle. Zur echten Tabelle. Und da sieht es ja für die Stuttgarter relativ schlecht aus. Obwohl man gefühlt ja denken würde, das sollte eigentlich besser sein, aber sie sind letzter mit wirklich 0 Punkten. Ja, gefolgt von Hoffenheim und Augsburg und dann auch schon der HSV. Also am zweiten Spiel natürlich absolut aussagekräftig, die Tabelle. Zum VfB kann man, glaube ich, aber auch schnell sagen, dass sie gestern überrollt worden sind. Man kann in München verlieren, 6-1 ist ein bisschen hoch, aber so wie es gestern passiert ist, innerhalb von 4 Minuten in der ersten Halbzeit bekommst du 3 Tore und dann gleich nach der Halbzeit geht es so weiter. Also ja, aber weil du jetzt sagst, 0 Punkte nach, es hätte gegen Wolfsburg auch anders laufen können. Wenn der Ibisevic seinen Elfmeter reinmacht, 2 Minuten Verschluss, dann stehen sie jetzt mit 3 Punkten irgendwo im Mittelfeld und keiner diskutiert über die Verfassung vom VfB. Das meinte ich ja damit. Gefühlt sind sie da schon, gehören sie da gar nicht hin. Nein, die werden da auch auf definitiv nicht bleiben. Da. Das ist ja das Gleiche, wenn jetzt hier anfangen würdest von diesen Leuten, weil sie Fünfter sind, dass sie jetzt im UEFA-Cup mitspielen oder Frankfurt. Ja. Ich glaube, prognosentechnisch für die Tabelle kann man es noch gar nichts sagen. Mm-mm. Es ist schön für die Mannschaften, die wissen, dass sie dieses Jahr um den Abstieg spielen werden, weil ich glaube, Frankfurt oder so wird definitiv auch noch unten reinrutschen und Düsseldorf mit Sicherheit auch, dass die jetzt im Endeffekt schon zum Teil 10-15% ihrer Punkte, die sie holen müssen in der Saison, dass sie die jetzt schon haben. Frankfurt so eine ähnliche Mannschaft sehe wie letztes Jahr Gladbach. Also vielleicht nicht so stark jetzt Champions League-mäßig, aber doch vielleicht rangeschrappt an den Europa League-Plätzen oder sogar hier kurz drinnen. Siebter Platz, das ist ja hier sogar, ich weiß nicht, ist drinnen, ne? In der Europa League-Quali. Dass die da reinfallen könnten, so wie der Auftritt jetzt ist, könnte passieren, ne? Könnte oder? Passieren, aber ich glaube, da ist der zweite Spieltag noch. Ja, ein wenig zu früh. Ich glaube, über so welche. Wenn man sich mal letztes Jahr den zweiten Spieltag anguckt, da war Mainz und Hannover jeweils mit sechs Punkten vorne. Ah. Und wo es mit Hannover ja hingeführt hat, ne? Ja. Mainz jetzt nicht unbedingt, aber Hannover halt. Das stimmt. Hannover hat sich in der Saison davor aber auch schon für den UEFA Cup oder für die Euroliga qualifiziert und da war das keine Überraschung, dass die in sechs Punkten starten. Mainz sieht man ja, dass es dann doch nicht so ganz international gereicht hat zum Schluss. Ja. Ich glaube, so richtig über die Tabelle diskutieren kann man erst so ab den 8., 9., 10. Spieltag, oder? Vorher nicht. Vor dem achten Spieltag. Und bis dann der erste Trainer entlassen wird, dann, wenn dann irgendwann der Fink endlich fliegt und dann kommt, keine Ahnung, wer dann kommen könnte. Vielleicht geht der Mackert dann nach Hamburg. Ja, ich denke mal, Guardiola wird dann kommen. Ist relativ sicher, ne? Ja, das kann ich. Guardiola an die Alster, ich glaube. Oder Ruud Gullit als Spielertrainer, wer weiß, wir warten es ab. Oder als Spieler nochmal. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ja. Kommen wir zu unserem Abschlusssegment. Die Pfeife der Woche und der goldene Schuh von Vierecken 211. Und zwar geht es darum, die Pfeife der Woche, wie man sich schon denken kann, über einen Spieler, einen Funktionär, eine Mannschaft oder sonst irgendwas in der Fußballwelt, der irgendwie richtig abgefuckt hat in den letzten zwei Wochen. Und der goldene Schuh über den Spieler, Funktionär, Mannschaft oder was auch immer, der so richtig rausgestochen ist. Tobi, was ist denn deine Pfeife der Woche? Meine Pfeife der Woche geht generell gegen Rechtsüberholer auf der Autobahn. Ja, ja. Wer die ganze Geschichte, um da irgendwie auch noch den Bogen zum Fußball zu spannen. Wir haben ja gesagt, generell Fußball um die Welt herum. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, ich war im Stadion am Samstag und auf dem Rückweg von Nürnberg zu mir nach Hause, das sind 250 Kilometer auf der Autobahn, ist mir was passiert, was mir in den 13 Jahren, in denen ich meinen Führerschein jetzt besitze, erst einmal passiert. Ist mir auf diesem Weg dreimal passiert. Und zwar, dass ich von irgendwelchen Prolos, die mit weißen Porsches oder, heißen sie Porsches oder Porschen? Du darfst sagen, was du willst. Sie heißen was sind mir als Porsches? Porsches. Mit weißen Porsches. Ich habe mir drei Porsche gekauft. Autofahrer von einem weißen Porsche oder eines weißen X5 oder einer S-Klasse oder wie sie halt, dass sie meinen, nur weil die ganze Welt sich nach den Verkehrsregeln richten muss, müssen wir es nicht und überholen einfach rechts und schneiden mir quasi die Bahn und ich fahre fast in so einen dreckigen, beschissenen, weißen Porsche-Fahrer rein, nur weil es ihm nicht schnell genug geht. Ich hasse sowas. Du verlierst gerade deinen Nimbus als bester Mensch der Welt, ganz ruhig. Nur gegenüber den weißen Porsche-Fahrern. Ach so. Und den Leuten, die einfach rechts wollen. Leute, ganz ohne Witz, alle, die einen Führerschein haben, manche von euch werden es noch nicht haben, die ihn machen, bitte fangt nicht so einen Scheiß an, rechts zu überholen. Ich bin die Woche auf dem Heimweg von meinem Urlaub und Zeuge eines Unfalls geworden. Und es war nicht schön, da kann einiges passieren. Lasst den Scheiß. Ihr ruiniert echt die Stimmung von anderen. Ich nehme es mir zu Herzen, Tobi. Also wenigstens einer. Das ist mein Flop. Tobi, aktuell muss ich aber auch sagen, dass du haltst wieder. Ich halte schon wieder, ich weiß aber auch nicht warum. Jetzt ist perfekt. Ah, jetzt. Okay, dann frage ich dich jetzt zu deiner Pfeife der Woche. Ich war ja fertig bei mir. Kinder? Ja, machen wir. Okay. Patrick, deine Pfeife der Woche, starten Sie jetzt. Ich darf. Ich würde ganz klar die Pfeife der Woche an Ibisevic geben. Oh, du auch? Du Sack. Ich auch, also ganz klar, ne, das war in deren Situation vollkommen unnötig, irgendwie schon 4-1 lagen sie schon zurück. Ach, das meintest du, okay, da hab ich ja Glück. Ja, die rote Karte meinte ich. Ich meine die rote Karte, also wo er sich dann ja, hier nach dem Foul, ich weiß nicht, wer war das denn? Boateng, genau. Einmal ordentlich eine Kopfnuss gegeben hat gegen Boateng und dann Arme ausgebreitet hat, als wäre gerade Fische aus dem Wasser fangen. Ja, ja, ja, das stimmt. Daran hat mich diese Geste auch als erstes erinnert. Ja, und als Widerzeichen, wie groß seine Fische waren. Nee, geht gar nicht. Also da muss nicht unbedingt sein an der Situation. Klar war verärgert und so, aber da gebe ich ganz klar die Pfeife der Woche. Pfeife der Woche, ja. Und meine Pfeife der Woche geht an die letzte Woche. Und zwar an die vorletzte Woche, muss man fast schon sagen. An Ibisevic Elfmeter gegen den VfL Wolfsburg. Habt ihr den gesehen, Kinder? Habt ihr den gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Du kannst dich nicht mehr erinnern? Er hat in der 88. Minute oder sowas war es, ne? Ja. Hat er einen Elfmeter bekommen. Ich glaube, er wurde auch gefoult selber. Und ja, hat geschossen. Benaglio hat gehalten, aber hat den Ball schön in die Mitte abprallen lassen. Und Ibisevic hat irgendwie aus 3 Metern links übers Tor geschossen. Und das feiere ich mit der Pfeife der Woche. Also sowas Beknacktes. Doppelte Pfeife der Woche. Ibisevic vom VfB Stuttgart. Kommen wir zum goldenen Schuh, der rühmlichsten Auszeichnung im deutschen Podcast-Wesen. Tobi, legen Sie mal los. Blaue Ford Fiesta-Fahrer, weil die bleiben rechts auf der Autobahn. Okay. Da muss ich hingehören. Und, sofern er drin hockt im blauen Ford Fiesta, Armin Fee für seine Aussage und seinen Mut, jetzt schon zu sagen, großartig. Er möchte definitiv deutscher Meister werden dieses Jahr. Ja. Armin Fee in einem blauen Ford Fiesta auf der rechten Spur der Autobahn ist unser goldener Schuh. Genau, er hat ja auch gesagt, alles andere würde ihn stark enttäuschen, wenn er jetzt nicht deutscher Meister wird. Und das total ohne Ironie und Sarkasmus. Ja, absolut. Absolut, in vollem Ernst. Patrick? Wie nanntest du das nochmal? Den goldenen goldene Schuh? Latschen. Oder? Nenn ihn, wie du willst. Ja, die goldene Schlappe machen wir mal draus. Ja. Gebe ich ganz klar an hier Wettklo von Mainz. Ja, das Video werden wir auch verlinken. Richtig, kann ich ja mal kurz erläutern. Also es gibt ja dieses Sky und dieses Liga Total. Ja. Und über Liga Total, da hat ein Interviewer Wettklo zu dem Ausgang des Spiels ein bisschen ausgefragt und dann gemeint, und dann war plötzlich das Ei im Nest hinter ihnen. Wettklo war natürlich darauf nicht irgendwie ganz gut zu sprechen und hatte mal erstmal das ganze Interview als Scheiße bezeichnet. Mhm. Quasi dann auch nochmal gesagt, Wortlaut kann ich jetzt nicht mehr sagen, auf jeden Fall irgendwie sowas wie dann brechen wir jetzt diese Scheiße ab. Haben Sie noch irgendwelche anderen Scheiße? Wollen Sie das Scheißinterview noch fortführen, irgendwie sowas, ne? Richtig, und dann der Kommentator natürlich ganz cool, ja, wir brechen einfach die Scheiße ab. Und er, ja, okay. Großartig. Scheiße zum nächsten Mal. Großartig, Wettklo, vor allen Dingen bei der Frage, guckt ihr irgendwo in den Stern von Mainz? Mhm. Schaut genial aus, das Video. Können wir ja, wie gesagt, also ich denke mal, wir verlinken das irgendwie drunter. Ja, wir machen das, also wirklich fantastisch. Also wirklich. Aber auch schön ist bei der Geschichte die Reaktion von dem Reporter. Ich meine, das muss man jetzt sagen, Liga-Total-Reporter, das hat er gut gemacht. Ein Sky-Reporter hätte nicht so reagiert. Der hätte versucht, das Ding förmlich irgendwie dann doch noch einigermaßen über die Bühne zu bringen. Das kommt ja auch öfters vor, dass bei einem Interview auf Sky, dass die Interviewpartner nicht so gut drauf sind und trotzdem behalten sie die Kontenance, heißt es, glaube ich. Und der hat einfach gesagt, okay, dann brechen wir die Scheiße halt ab. Finde ich auch eine super Reaktion von dem Reporter. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass der Liga Total Reporter und der Wettklo unter sich waren. Weil guckt ja eh keiner zu. Da ist ja auch so eine gewisse Last dann weg. Wahrscheinlich stand die Kamera auch nur auf dem Stativ. Wahrscheinlich war nicht mal ein Kameramann da. Wahrscheinlich. Hier sieht man auch am besten an Lucien Favre, der wurde ja interviewt, habt ihr das vielleicht auch gesehen, von einem Sky-Reporter und da meinte Lucien Favre auch ein bisschen verärgert, ich weiß nicht, nach welchem Spiel das war. Ich glaube sogar nach dem Spiel gegen Kiew. Mhm. Ich kann Ihnen das nicht genau, also hier kann ich das nicht genau erklären, also diese Aufstellung und dies und das, das verstehen Sie sowieso nicht. Und der Reporter, ich glaube, das war hier ein relativ bekannter von Sky. Womit er ja auch recht hat. Ja, richtig, ne? Und der Reporter hat halt eben dann nicht gesagt, okay, dann lassen wir es. Hat dann gesagt, so, erklären Sie mir das jetzt aber oder ich lasse mir das jetzt von Ihnen erklären. Mhm. Das unterstreicht halt eben, was Tobi meinte, ne? Und da hat der Liga Total Reporter natürlich ganz gut gemacht. Mensch, hat er keinen Bock, dann habe ich auch keinen Bock. Ja. Feierabend. So. Gut. Was ja. Mein goldener Schuh geht an einen Kolumbianer. Jetzt fragt ihr euch. Hm? Und zwar natürlich ganz klar an Falcao. Ja, also dass ihr den nicht erwähnt habt, 3 Tore im Supercup-Finale, Champions-League-Sieger gegen Euroleague-Sieger für Atletico Madrid. Der Mann ist definitiv nächstes Jahr dabei für die Wahl des Weltfußballers. Oder er hat ja jetzt am Wochenende schon wieder 3 Tore gemacht. Also Falcao mit Atletico, eine ganz heiße Nummer, für mich einer der Top-3-Stürmer der Welt im Moment. Also ganz klar auch ein Konkurrent für Weltfußballer des Jahres, ganz klar. Aber Falcao, das, genau. Mit dem Verein, glaubst du das trotzdem? Ich finde, Atletico wird natürlich nicht Meister werden, aber sie werden in die Champions League einziehen, bin ich mir fast sicher. Ja, aber ich glaube, dass du einfach bei Real oder bei Barcelona spielen musst. Um Weltfußballer zu werden? Eben, ja, ist, glaube ich, leider so. Diego Forlán erwähne ich da nur. Letztes Jahr. Vor zwei Jahren. Diego Forlán wurde das 2010 zum besten Spieler der WM gekürt. Habe ich nicht so ganz verstanden, aber ich habe auch keine Ahnung. Eben, du bist halt nur der beste Mensch der Welt, hast aber dann am Ende des Tages keine Ahnung. So sieht's aus. Verkauf meinen Met. Das liegt dir jetzt, sitzt dir tief im. Nee, nicht Met, Blödsinn. Was haben wir? Thüringer. Thüringer Met. Ja. Thüringer Met. Ja. Naja, ich glaube, wir sind jetzt durch, oder? Bitte? Tobi, lieferst du auch irgendwie weitere Entfernungen? Bis nach Minden, wenn du möchtest. Ja, Mensch, das trifft sich ja hervorragend. Wieso wohnst du da zufälligerweise? Der erste Met-Lieferservice. Könntest du ja mal irgendwie so 30 Kilo oder so mal herliefern. 30 Kilo. Ich muss halt vorher abkochen, weil sonst wird es nicht. Genau, es gibt aber auch so eine Hackfleischverordnung. Länger als 48 Stunden würde ich das jetzt nicht an der Sonne liegen lassen. Ja, nee, das kommt ja hier per Expresslieferung oder so. Hier, Hermes-Paketdienst. Ich schick's dir dann im Dezember, wenn Leverkusen in Charkow spielt, schick ich's dir. Über Charkow, da ist schön kalt, da bleibt's gefroren, bis bei dir ist. Aber den oben den Umweg in Trondheim machen, ne? Ja, natürlich. Muss ja gekühlt bleiben. Ja, eure kranken Gehirnwindungen, die möchte ich jetzt gar nicht mehr mitbekommen. Deswegen sage ich jetzt Tschüss, Tobi. Du bist wirklich ein Schatz, möchte ich sagen. Aber auch der beste Mensch der Welt. Zum Verlieben, ich weiß. Zum Verlieben süß, der Schnuckel. Patrick, es hat mir Spaß gemacht und wir hören uns mit Sicherheit auf diesem Wege wieder, möchte ich fast sagen. Also mir hat's auch unglaublich Spaß gemacht. Ich habe ja vor der Sendung gesagt, ich war ja unglaublich nervös. Hat sich ein bisschen gelegt. Ich habe zwar geschwitzt wie ein Wildfuchs, ja, also. Wie ein Wildfuchs. Wildfuchs, ja. Vielleicht war das ein oder andere nicht so fachkundig von mir, aber naja. Ich hoffe, kann man mir verzeihen in der vier Ecken 2-11er Welt. Ja, im vier Ecken 2-11er Universe bestimmt. Nicht ganz, als ob du. Naja. Bitte? Sag es ruhig. Ja, ja. Sag es ruhig. Tobi, sprich dich aus. Ich hab nichts zu sagen. Ich hab gelacht über eure Witze, über eure tollen. Ach so, naja, gut. Also ich war unglaublich begeistert und ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Können wir gerne mal wiederholen. Das werden wir mit Sicherheit, Patrick. Tobi, vielen Dank und ich sage einfach nur, es tut mir leid für die beiden. Also ich fand mich ganz geil, aber die beiden waren echt ultra scheiße. Aber naja, kann man nichts machen. Alles bis zur nächsten Ausgabe.